Herzlich willkommen zum Fehlfarben-Podcast Nummer 9. Und ihr hört den Florian auf Twitter vertreten @munifornication, links von mir. Sitzt der Felix auf Twitter @semikufur und links von mir die sitzt... Anke, oh, Entschuldigung, da ist mit reingegrätscht. Anke, hallo. Anke Gröner auf Twitter. So, wir haben uns heute 2,5 Ausstellungen angeschaut. Hey, schon wird man gedisst, wenn man eine Ausstellung verpasst hat. Wir wollen beginnen mit Klee und Kandinsky im Lehnbachhaus. Danach gibt es ein kurzes Intermezzo, das ist die 0,5 Ausstellung, möchte ich es jetzt mal nennen. Für die Kids unter euch, das ist der Bonus-Track. Das ist eine Limited Edition heute. Ja, genau. Und dann haben wir uns noch angeschaut, Sebastião Salgado mit der Ausstellung Genesis in der Versicherungskammer. Ja. Du hast gar nicht gesagt, was die Bonusausstellung ist. Jetzt muss die Spannung aufbauen. Achso, ja. Okay. Das ist ja ein Bonus-Track. Ja. Genau, das ist der Hidden und so. Ja, der Hidden Track. Oh ja. Mein Gott. okay, wir beginnen mit Claire und Kandinsky. Sie waren Nachbarn, sie waren Freunde, sie waren aber auch Konkurrenten. Kennengelernt haben sie sich 1911 in München, weil sie beide in Schwabing wohnten. Sie hätten sich schon vorher, ich glaube im Jahr 1900, eigentlich kennenlernen müssen, weil sie beide in der Malschule von Franz von Stuck waren. Aber letztlich lernten sie sich 1911 kennen. Später waren sie auch gemeinsam am Bauhaus. Vieles verbindet die beiden. Das Lehnbachhaus hat diesen Umstand zum Anlass genommen, eine gemeinsame Werkschau von beiden Künstlern zu veranstalten. Es werden Werke gegenübergestellt und wir wollen jetzt nun drüber sprechen. Aber erstmal trinken wir was, oder? Es hört sich vernünftig an. Ja. Was trinken wir denn heute? Genau, was trinken wir denn heute? Das Weinmotto ist heute Spätburgunder aus Deutschland. Wir haben also 3 Rotweine vor uns. Yay. Und ich würde vorschlagen, beginnen wir mit Nummer 1. Aber hallo. Ja. Ich freue mich den ganzen Tag auf diese Weine. Hm. Oh, also, oh, Schnaps. Okay, der erste riecht schnapsig. Ja, riecht kräftig. Ja. Dabei ist er gar nicht so farbig. Also die anderen sind irgendwie rostroter, der hier ist fast so ein bisschen... Also der hat so ein bisschen was Erdbeeriges, ja, so, oder? Ja, ja. Aber wie gesagt, riecht ordentlich nach Stoff. Mal gucken. Erster Schluck runter. Ja. Der ist aber bissig. Ja. Also schon bissig. Boah, ich finde ihn total widerspenstig. Also er ist nicht so richtig... scharf. Am Schluss kommt da noch ein bisschen Frucht irgendwie raus. Ja, und vor allen Dingen bleibt er wahnsinnig lange im Rachen, wollte ich schon sagen. Ja, doch, im Rachen. Im Nacken, wollte ich sagen. Ja, ja. Kein Alkohol mehr für mich. Ja. Ja. Vielleicht braucht er einfach nur ein bisschen. Also ich finde, ich glaube, das ist wieder einer von denen, die man sich schön trinkt, aber der knallt jetzt erstmal fürchterlich rein. Mhm. Also irgendwie bei Spätburgunder verbinde ich eher so, ach, was ja, Feineres, so lauschen. Gern, ja, genau. Der ist echt so, ja. Mal gucken. Ich bin gespannt. Mhm. Aber gut, ich meine, das ist natürlich dann mal einer von den Weinen, wo vielleicht der Gaumen und Nase mal ähnlich sind. Ja, doch, auf jeden Fall. Der schmeckt wie er riecht. Aber irgendwie mag ich. Also wie gesagt, war jetzt nicht das Puschelige, was ich erwartet habe. Aber also er bleibt schon relativ lang im Mund. Irgendwie. Ja. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Mhm. Hinterlässt Weil da gibt's, einen schön einen... Gibt es auch andere Spätburgunder, die schnell wieder weg sind. Okay. Aber ohne, dass jetzt ein bestimmtes Aroma jetzt irgendwie raussticht. Höchstens ein Hauch Erdbeere, würde ich Erdbeere, sagen. Erdbeere, ja. Also. Aber das war's dann auch. Aber soll mir recht sein. Erdbeere, Sprit, bleibt lange da. Meiner. Sounds like my wine. Okay. Ja. Ja. Wer will denn? Nachbarn. Ja. Okay. Ja. Vielleicht haben wir also das überhoben. Möchtest du die Ausstellung ein bisschen beschreiben oder so? Also die Ausstellung ist, Claire und Kandinsky ist eben im Kunstbau vom Lehnbachhaus, wo wir jetzt schon das eine oder andere Mal für den Kunstbau waren, nochmal kurz zum Rekapitulieren, für den Podcast natürlich, nicht für den Kunstbau. Es ist ein länglicher Raum und man kommt zu einer Rampe runter. Also der Raum ist, glaube ich, so 100 Meter lang oder so, hohe Decken. Man kommt eigentlich rein und die Ausstellung verläuft im Großen und Ganzen chronologisch nach hinten. Naja, wenn man weiß, wo der Anfang ist. Ja, also wenn man weiß, wo der Anfang ist, das ist nämlich wie so oft, also dass man links stehen eigentlich dann die Biografien, das, was sie eben sehr oft machen, also wenn man diese Rampe runterkommt, links stehen die Biografien und dann denkt man eigentlich, man geht jetzt so an der Wand entlang, so nach den Biografien fängt man an, aber das stimmt nicht, man muss hinter die Rampe in die Ecke, da geht's eigentlich los mit ihrem Frühwerk. Also beim Giftshop. Giftshop um 1900 muss man eigentlich rechts erst zunächst mal abbiegen. Ja. Genau. Und dann verläuft, also es läuft, also dann von der einen Seite nach hinten chronologisch, aber also es ist mir, wie so oft eben im Kunstbau auch passiert, dass ich beim Vorgehen mich an die linke Wand gehalten habe, also dass ich also an die Wand vor und dann wieder rum wollte und erst im Nachhinein dann festgestellt habe, dass gerade in dem Bereich, der sich mit der gemeinsamen Zeit beim Bauhaus auseinandersetzt, dass sich dieser Bereich über die ganze Breite des Raumes bedeckt, also dass die Ausstellung chronologisch ganz hinten endet und ich war eigentlich schon rum, so am Ende und dann bin ich wieder zurückgekommen und dann dachte ich so, das ist ja noch mehr zur Bauhauszeit. Genau. Also gleich zum Anfang an, also ein kleiner Punkt, der leider ein bisschen, also ja, ein kleines Problem mit der Ausstellung fand ich, also dass es eben kuratorisch nicht klar war, dass die so verläuft. Ging mir auch so. Also durch die Mittelwand. Bei der Ausstellung hätte ich mir echt Pfeile auf den Boden gewünscht. Also da steht zwar irgendwo dran, in welchem Jahrzehnt wir uns befinden und ob wir uns jetzt am Bauhaus befinden oder schon zum Schluss oder eben am Anfang, wo sie sich gemeinsam hier in München getroffen haben, aber das hat mich auch ein bisschen verwirrt. Und wie gesagt, die Bilder, die mich dann eigentlich am meisten begeistert haben, nämlich das ganze Frühwerk, das habe ich dann erst ganz zum Schluss gesehen und da war ich eigentlich schon völlig durch. Aber generell finde ich, ist die Ausstellung unfassbar groß. Also ich kam runter und hatte das Gefühl, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das alles angucken soll. Es hängt wahnsinnig viel an der Wand oder an den Wänden in der Mitte, sind ja noch Stellwände. Aber es ist toll. Also um schon mal so ein kleines Fazit vorwegzunehmen, ich fand es sehr, sehr toll und ich muss auf jeden Fall nochmal rein, weil ich gar nicht geschafft habe, alles vernünftig anzugucken. Also, ich war ja auch zweimal drin. Einmal so, um das mal schnell in Anführungszeichen schnell mal sich mal anzuschauen und für so einen Gesamteindruck zu finden. Und da ist man dann auch relativ schnell das mit dem, dass das Frühwerk da im Eck versteckt ist, aufgefallen. Auch generell finde ich es zwischendrin dann so ein bisschen kontraintuitiv aufgehängt, weil man eigentlich man möchte eigentlich im Kunstbau links vorlaufen und dann im Prinzip so eine Runde drehen, aber man muss eigentlich an vielen Stellen, muss man den Kunstbau von links nach rechts mehrfach queren eigentlich. Ja. Wobei es mir auch, also ich bin tatsächlich auch noch ein zweites Mal gegangen, weil ich die Zeit hatte und bin die Ausstellung dann rückwärts, also von meiner ursprünglichen Gangrichtung gegangen. Also ich habe da angefangen, wo ich dann beim letzten Mal aufgehört hatte. Und da fiel mir dann auch auf, dass dann oft es gab so zwei Themenquergänge. Also einmal 1933, was also völlig alles quer hing und nicht längs, der Themenbereich. Und Musik hing auch quer. Und ich glaube, das wäre so, wenn man den Gang quer gegangen wäre und dann wieder so zurück, dann hätte man das irgendwie gehabt. Aber ich fand's, wurde einfach nicht deutlich. Das war ein bisschen schade, weil man sonst so, gerade in dem Bereich Bauhaus ist es ja eine Zeit, wo ich sag mal, auch von meiner Wahrnehmung her, wo sie sich durch ihre Nachbarschaft und ihre gemeinsame Lehrtätigkeit am meisten gegenseitig, glaube ich, beeinflusst haben in ihrer Kunst. Also da können wir vielleicht noch im Detail drauf kommen. Und wenn ich das früher gemerkt hätte, dass sowohl auf der linken Seite der mittleren Stellwand als auch auf der rechten Seite der mittleren Stellwand gewisse Aspekte aus der Bauhauszeit bearbeitet werden, das wäre gut gewesen, weil ich bin wirklich vor und dann wieder zurück und sage, dann kommst du nach dem Spätwerk wieder zum Bauhaus und denkst, da war ja noch mehr. Und das fand ich so ein bisschen Ich weiß jetzt nicht notwendig, ob ich das besser lösen kann, aber es war ein bisschen... Wie gesagt, mir hätten Pfeile auf den Boden gereicht. Ja. Also ich dachte mir, wahrscheinlich war dahinter ein ganz löblicher Gedanke, nämlich, dass man ja sein Publikum immer eine Stufe für schlauer halten soll, als es eigentlich ist. Mhm. Aber wir waren halt wohl nicht schlau. Naja, jetzt muss man... Aber wir sind jetzt auch keine unerfahrenen Museumsgänger. Nein, das war vielleicht auch scherzhaft. Aber vielleicht ist das genau der Punkt. Wir kennen den Kunstbau, wir waren da schon tausendmal drin, wir sind es gewöhnt, wir gehen unten links an der Wand lang, fertig. Ja. Aber ist ja jetzt auch wurscht. Aber wo du gerade Bauhaus gesagt hast, ich fand, die Bauhaus-Dinger waren auch eine der spannendsten in der ganzen Ausstellung. Mhm. Also wie gesagt, das Frühwerk hat mich am meisten fasziniert, aber wenn wir gerade beim Bauhaus sind, da, finde ich, konnte man die beiden wirklich teilweise überhaupt nicht mehr unterscheiden. Also ich stehe mit Kandinsky, natürlich. Ich stehe mit Kandinsky immer so ein bisschen auf Kriegsfuß, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann damit nicht wirklich was anfangen. Also mit diesem klassischen Kandinsky, den man kennt, diese geometrischen Formen, dieses Exakte, dieses Gradlinie, da habe ich immer dieses, da muss ich mir selber mal sagen, das ist kunstgeschichtlich total wichtig. Okay, dann mache ich einen Haken drunter und dann gehe ich weiter. Also Kandinsky ist nicht so meins. Während ich Klee lustigerweise total gerne mag. Und ich kann auch nicht begründen, warum. Also aber die Bauhaus-Sachen, da hatte ich irgendwie, da darfst du auch gleich. Und beim Bauhaus gab es ja dann diese Spritztechnik, die sie ausprobiert haben. Und da habe ich zum ersten Mal das Gefühl gehabt, ich weiß nicht mehr, was ist. Also ich habe mir sonst immer einen Spaß draus gemacht, erst aufs Bild zu gucken und zu sagen, ist es Klee oder Kandinsky? Und dann runter zu gucken, richtig. Und beim Bauhaus habe ich daneben gelegen. Da waren mehrere Bilder, die für mich nach Klee aussahen und die dann Kandinsky waren. Echt? Und das fand ich das Spannende an der Ausstellung, zu sehen, dass sie sich teilweise wirklich so gegenseitig befruchtet haben und angenähert haben, dass sie teilweise wirklich so gemalt haben, dass ich persönlich gnadenlos daneben gelegen habe. Aber in meiner Wahrnehmung, und da darfst du es mir natürlich, kannst du es vielleicht widersprechen, aber in meiner Wahrnehmung fand ich es total beeindruckend, dass sich eigentlich nur Klee Kandinsky angenähert hat, stark angenähert hat in einzelnen Werken, aber Kandinsky Klee wiederum eigentlich wenig. Also ich finde. Wie gesagt, ich hatte auch nur beim Bauhaus das Gefühl, aber bei den anderen würde ich dir recht geben, ja. Da ist er mal relativ autonom geblieben, während Klee da doch, wobei ich finde, Klee hat einfach öfter einfach seinen Stil nicht gewechselt, aber einfach mehr ausprobiert. Kandinsky, finde ich, sieht gerade eben diese geometrischen Sachen, die sehen einfach immer nach Kandinsky. Genau, aber deshalb, das wäre jetzt die Überleitung dazu, warum ich auch Klee, der hat einfach, der thematisch da weiter aufgestellt, er hat einfach einfach einen feineren Pinsel irgendwie. Also stimmt das nicht, aber wie soll ich sagen, eine feinere Klinge, um ein anderes Bild zu verwenden, hat er vielleicht. Ja. Er hat auch einen sehr, sehr feinen Humor. Ja. Wirklich sehr, sehr feinen Humor. Mhm. An mehreren Stellen kommt es raus. Also gerade zum Beispiel auch die frühen Sachen, um mal vielleicht versuchen, das chronologisch irgendwie noch ein bisschen zu machen. Seine frühen Sachen, die waren ja, das sind die um 1900 sind Radierungen, die sehr, sehr stark satirischen irgendwie Charakter haben und so. Aber auch andere Werke, wo es jetzt einfach einen sehr, sehr doppelbödigen oder vielschichtigen Humor einfach... Und das geht Kandinsky so ein bisschen ab. Ja. Er hat halt seine Formsprache einfach und die klare Idee sozusagen. Und das zieht er halt durch und es wird halt auch zum Stück feiner. Und dann nähern sie sich auch wieder an, alles klar. Also allein schon die Bildtitel, finde ich, sind eben immer... bei Klee fantasievoller als bei Kandinsky. Und so schön schräg teilweise. Ich empfinde es auch so und ich glaube, also ich empfinde den Unterschied folgendermaßen. Also das Klee bleibt immer irgendwo auf einer Suche in seiner Kunst. Er sucht in seiner Kunst, also er kommt vom Zeichnerischen, also daher vielleicht auch die feinere Klinge in der Malerei dann. Bestimmt. Und er sucht immer nach der idealen Ausdrucksform, für was ihn intellektuell oder so beschäftigt. Also für ihn ist die, also ich sehe es mal so, Kandinsky sieht sich immer als Maler, er will immer malen. Und Kandinsky kommt immer vom Bild her und er entwickelt dann ja später eben so einen sehr theoretischen Ansatz zu seinen Bildern. So, die Form steht für das, die Farbe steht für das und definiert seine Formen und Farbensprache, also sehr, aber er kommt dann nicht mehr raus. Also er arbeitet immer innerhalb dieses theoretischen Konstrukts, was er auch während seiner Bauhauszeit manifestiert. Gut, im Spätwerk geht er ein bisschen raus, sowohl in der Farbpalette als auch in den Formen, aber es ist wieder eine andere Art von theoretischem Konstrukt, in dem er sich bewegt. Und Klee, glaube ich, legt sich nicht a priori auf die Ausdrucksweise fest, ist jetzt eine Zeichnung besser, ist jetzt ein Bild, also, sondern er hat sein Thema, er will was ausdrücken und er nimmt das, was, also, und ich glaube halt auch, dass er dadurch Klee, also, dass du da einfach eine spannendere Entwicklung auch an seinen Werken siehst, weil er, da auf eine gewisse Weise sich nicht so rigide festlegt auf eine bestimmte Ausdruckssprache, sondern immer halt nach dem idealen Ausdruck für seine Idee, die er transportieren will, sucht. Kann sein, ja. Wolltest du noch erklären, warum du Kandinsky so toll findest? Oder? Nee, Klee finde ich besonders toll. Ach, Klee. Ach, dann hatte ich das vorhin falsch verstanden. Sorry. Ich dachte, du vielleicht auch. Ja, Klee. Team Klee. Genau, hier auch ja. Team Klee. Also, um das auch mal von mir aus ganz klar zu sagen, also also für mich persönlich ist die Ausstellung... Felix drückt sich um eine Einschätzung. Ja, du willst nicht zu irgendeinem Team gehören, nicht besonders nett zu Kandinsky, weil, weil er nicht besonders nett zu Kandinsky, weil in meinen Augen einfach sein Werk gegenüber dem von Klee einfach abfällt. Nee, das ist sofort... ja. Mir fehlen die Worte. Nee, sehe ich überhaupt nicht so. Also gerade Team Klee, Spiel. Aber... du auch Team Klee? Aber also Kandinsky ist echt nicht leicht an diesem Tisch. Ja, also war nee, aber... ich finde gerade im Spätwerk... Schon wieder wo du damn it. Aber gerade im Spätwerk, wo du leider schon merkst, Klee geht's nicht mehr so gut und er liegt in den letzten Zügen, da finde ich, dreht Kandinsky nochmal völlig auf. Also da waren Bilder, wo ich echt dachte, das ist Kandinsky, wow, hätte ich nie erkannt. Ja, würde ich widersprechen. Also, da möchte ich jetzt mal einen Titel nennen, falls ich ihn wieder. Moment, aber ich kannte das Spätwerk von Kandinsky schon vorher. Aus der großen Kandinsky-Retrospektive im Lehnbachhaus im Jahre 2009. Oh, Alter! Ja, da war ich auch. Ja, ja, eben. Also, da habe ich dann immer hier gewohnt, da war ich ja schon. Ja, das ist alles nicht so besonders. Und ich fand persönlich, ich wusste vorher nicht, dass er in dieser Pastellpalette gemalt hatte und diese quasi zellartigen Formen und so wählt und so weiter. Und ich fand aber, er hat also Werke gemacht, die nicht auf den ersten Blick nach Kandinsky aussehen, aber eben im Rahmen der Entwicklung dann schon, weil er sucht sich ein anderes theoretisches Konstrukt, in dem er arbeitet. Und ich weiß einfach nicht, was er damit sagen will oder zu sagen hat. Also er will halt ein Bild machen. Und das Bild an sich ist handwerklich toll. Es ist also gut auskonstruiert, aber ich finde, gerade beim Spätwerk drückt einfach Klee nochmal, also ganz andere Dinge aus, die ihn umtreiben. Gerade die Tatsache, dass er merkt, dass er körperlich nachlässt, dass er krank ist, dass er sterben muss. Und da findet er einfach auch nochmal eine ganz andere Ausdruckssprache. Also ich fand es also krass, dass gerade bei den Spätwerken von Klee, da dachte ich das eine, das schaut aus wie Keith Haring. Er reduziert seine Zeitsprache, er führt einen breiteren Pinsel. Da war irgend so ein Männchen in einem, ich glaube, in seinem letzten Stillleben, zwei, drei ich dachte, Bilder. Das ist ein Keith Haring. Ja, es ist ein Keith Haring, ja. Und ich fand das also, wir hatten ja in der Folge 6, als wir über Haring und Warhol gesprochen haben, dann auch mal ausgedacht, so wie einzigartig Keith Haring war mit seiner Sprache und dann zum ersten Mal dachte ich so, wow, also Keith Haring hat das wahrscheinlich, also würde mich jetzt nicht wundern, wenn das ihn vielleicht auch inspiriert hat. Kann gut sein. Diese Spätwerke aus den letzten Jahren von Klee und die fand ich, das ist einfach ein ganz anderer, also für mich viel stärkerer Ausdruck als das Spätwerk von Kandinsky. Ich hatte lustigerweise bei den beiden Spätwerken das Gefühl, bei Klee setzt diese Resignation ein, er ist jetzt in Anführungsstrichen entartet, er weiß, es geht mit ihm zu Ende, nicht nur künstlerisch, sondern auch eben, er liegt im Sterben. Und ich finde, seine Bilder sehen auch so aus. Die haben jetzt so eine Schwermut und eine gewisse Tragik, während Kandinsky einfach nochmal aufdreht. Also bei dem hatte ich plötzlich das Gefühl, der macht jetzt Werbegrafik für die Pop-Art. Finde ich total. Nee, ich fand seine letzten Werke, von den Farben her, von den Formen her, ich fand das nicht mehr so kantig, zackig, irgendwie Stock im Arsch, sondern, ach, ich lasse jetzt mal alles los. Ich habe zum Schluss bei Kandinsky wirklich mal durchgeatmet. Ja, aber es ist so ein bisschen Art Deco-mäßig, finde ich. Was also diese ich bin nicht so ein Art Deco-Fan. Nee, finde ich nicht. Ja. Also da hatte ich wirklich, ich musste wirklich an die Pop-Art denken. Nee. Also ich finde, Klee hat und da schließt sich dann auch, da reiht sich dann auch Kandinsky ein. Die haben so um 33 aus naheliegenden Gründen haben die so eine ganz düstere Phase und da hauen sie nochmal richtig einen raus, beide. Und dann aber, als es dann so Ende der 30er muss Klee schon gewusst haben, dass es mit ihm zu Ende geht. Ich glaube, ja. Und da, finde ich, dreht er nochmal richtig auf. Da werden die Farben dann doch nochmal, also wo man eigentlich meinen müsste, man resigniert, weil man weiß, es geht mit einem zu Ende und man wendet sich irgendwie düsteren Themen zu oder so, dreht er von Farben nochmal auf, er macht von vorn her neue Sachen und ich finde in alles in allem ein total positives und lebensbejahendes Werk bei Klee in den letzten Jahren. Ich blätter gerade nebenbei, hatte ich ja vorhin gesagt, also die Ausstellung ist einfach so voll. Ich habe, glaube ich, einfach irgendwann nicht mehr mitgeschrieben, weil ich einfach nicht mehr wusste, was ich noch alles notieren soll. Man hätte theoretisch zu jedem Bild was sagen können. Also es hängt echt sehr viel kostbarer Kram an der Wand und es ist ziemlich, ziemlich toll. Aber wie gesagt, irgendwann habe ich echt den Überblick verloren. Auch weil eben beide immer direkt nebeneinander hängen. Also man hat einfach selten mal eine Wand, doch ich glaube in einem Mittelteil haben sie, glaube ich, mal so eine komplette Wand Klee, drei Klees nebeneinander und dann wieder drei Kandinskys nebeneinander, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, wobei. Aber sonst mischen sie wirklich gnadenlos alles durcheinander. Du hast nie die Chance, wirklich mal Abstand zu nehmen. Ich hatte den Eindruck, dass sie mehr Klee präsentieren als Kandinsky, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Ich habe es nicht durchgezählt, aber das war mein Eindruck. Also vom Gefühl her auch. Also mir sind mehr Klee-Werke... Gut, Klee arbeitet immer kleinformatiger als Kandinsky in großen Teilen. Mhm. Aber ich habe auch, also in meiner subjektiven Wahrnehmung, mehr Klee-Werke als Kandinsky-Werke gesehen. Okay. Müssen wir morgen das Lehmbachhaus mal antwittern? Ist das halbe-halbe oder hängt da mehr Klee? Ja gut, ich meine, die haben natürlich jetzt auch gerade aus der Zeit vom Blauen Reiter halt nicht so viele Kandinsky-Werke, wie sie hätten hängen können, gehängt. Ja, klar. Ja. Sondern es ging ja trotzdem immer um die gegenseitige Wechselwirkung. Und deswegen, also hängt eben sehr, sehr, also der Schwerpunkt der Ausstellung ist sicherlich die Bauhauszeit, was, wenn du kuratorisch die gegenseitige Wechselwirkung also auch ergründen willst, glaube ich, sinnvoll ist, weil es die Zeit ist, wo sie wirklich nach der Münchner Zeit, aber also deutlich intensiver und eben auch dadurch, dass sie beide Lehrer sind und auch im Sinne des Bauhauses lehren, auch gleiche Inhalte oder gleiche Themen haben zuweilen. Ich glaube, wenn ich mich an einen Wandtext richtig erinnere, hieß es ja, glaube ich, dass Kandinsky eher so der strenge Lehrer war, der auch eben diese Formen mit den Farben kombiniert hat. Irgendwie Quadrat ist immer rot, Kreis ist blau, Dreieck ist gelb, glaube ich. Das sagte irgendein Schüler, sagte das, glaube ich. Also ich glaube, dass es ein Zitat von einem Schüler war am Bauhaus, der irgendwie gerade das meinte, was du sagtest, und dann noch meinte, und bei Klee, da war irgendwie, weiß ich nicht, der war schwer zu fassen, irgendwie, was er jetzt haben wollte, irgendwie. Genau. Aber das greift doch auch ein bisschen das auf, also worauf ich vorhin gesagt habe. Also Klee sucht immer. Klee sucht die Ausdrucksweise, während Kandinsky die Ausdrucksweise definiert und sagt, so drücke ich mich aus und was kann ich jetzt innerhalb dieses Konstrukts an Bildern produzieren. Mhm. Und Klee geht es andersrum an. Was ist meine künstlerische Fragestellung? Was ist meine intellektuelle Fragestellung? Wie drücke ich mich aus? Punkt. Fragezeichen. Ja. Ich bin jetzt wirklich ein bisschen fasziniert davon, dass ich gerade Kandinsky-Verteidigerin werde, weil, wie gesagt, wegen dem wollte ich mir die Ausstellung überhaupt nicht angucken. Aber, wie gesagt, gerade das Spätwerk von Kandinsky, ich kannte es halt nicht aus der großen Kandinsky-Retrospektive von 2009. ich kannte halt nur die Kandinskys, die sonst im Leben noch raushängen. Nee, 2007. Och, Alter. Nee, das war 2009, direkt bevor das Lehmbachhaus für den Umbau geschlossen wurde. Okay, gut. Gut, anyway. Also die Kandinskys, die sonst im Lehmbachhaus hängen, da renne ich wirklich immer dran vorbei. Also das ist der Blaue Reiter und die Kandinskys, die gucke ich mir nie an, weil ich immer denke, mir egal. Bis auf die zwei, die netterweise auch drin hängen, die eben relativ früh sind, die halt noch gegenständlich sind und nicht diese geometrischen Firlefanz-Figuren, mit denen ich halt nichts anfangen kann. Entschuldigung. Ja, die ganz frühen Sachen fand ich... Die fand ich halt spannend. Super. Und die mag ich halt auch im Leben auch total gerne. Ich blätter gerade verzweifelt, damit ich den Titel finde. Pointillismus-mäßig. Genau. Also es gibt eben einmal das reitende Paar von 1906 und 7 und die Braut von 1903. Und da muss ich immer an Hellboy denken und Mike Mignola und eben irgendwie so eine Mischung aus Seurat und Hellboy. Und das mag ich wahnsinnig gerne. Die mag ich richtig, richtig gerne. Und ich finde, da kommt er zu dieser Farbensprache, zu diesen, naja, Formen kann ich es jetzt nicht nennen, aber zu dieser... Diese Ausdrucksweise geht ein bisschen wieder zurück im Spätwerk, finde ich. Also da erinnert er sich wieder dran, hey, in meiner Jugend habe ich mal so richtig bunt quer durch die Gegend gemalt, das mache ich aber normal. Ja, aber hat dann die eigentlich bunte Phase bei Kandinsky, kommt dann also zwischen 1911 und 1914, wo in seinen Bildern fast so eine Art Dauerfasching irgendwie stattfindet, weil alles so bunt die überfordern mich in your face irgendwie, und man kann schon noch Form erkennen und man kann schon noch... Für mich sieht das immer aus wie so ein Obstsorbet-Teller, wo einfach... Das kommt drauf an, also es gibt schon ein paar, also gerade das, wie heißt das da, wo jemand Klavier spielt, das Werk? Keine Ahnung. Also da finde ich... Blätter doch mal im Katalog. Das ist da, das ist auch so ein, das hat so Anklänge von Dauerfasching in der einen Hälfte und in der anderen Hälfte kann man schon sehen, ja klar, das ist eine Darbietung, wo Leute zuhören. Ja, oder der Sonntagsspaziergang, wo du auch bei die Spaziergänge noch erkennst. Ja. Improvisation, ja. Sintflut, ich aber da wird's, ja nichts mehr. Ja. Aber die aber ist es Dauerfasching-Phase so ist sehr schwierig. Ja. Nee, das war's doch gerade. Romantische Landschaft? Nee, das da. Oder? Das hier ist romantische Landschaft. Oh, okay, nee, dann meine ich's, ne? Ja. Also ich kann, wie gesagt, klar, da siehst, hier siehst du noch eine Landschaft, aber diese ganzen Entwürfe zu Komposition 3, 4 und 5 oder so ähnlich, da suche ich verzweifelt immer irgendwas zum Festhalten. Deswegen bin ich von Kandinsky da auch einfach immer überfordert. Klee gibt mir immer irgendwas, woran ich mich festhalten kann und sei es eine Linie, die einmal quer durchs Bild geht. Aber bei Kandinskys Entwürfen, gerade diese Quietschbunten aus dem Blauen Reiter, da bin ich einfach verloren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich nutze jetzt einfach mal das Thema, um zu zitieren, und zwar in einem der Ausstellungstexte ist auch die Titelblatt des Sturms aus dem Jahr März 1913. Das ist eine Wochenschrift für Kultur und Kunst, also die modernen Künste. Die zitieren eine Kritik einer Kandinsky-Ausstellung aus dem Hamburger Fremdenblatt von Februar 1913. Die beginnt mit diesem Satz: Bei Louis Bock und Sohn hat wieder einmal einer ihnen unglückseligen Monomanen ausgestellt, die sich für die Propheten einer neuen Malkunst halten. Wir sind schon mehrfach mit guten ästhetischen Gründen gegen diese unsinnige Theorie dieser Leute und gegen ihre ganze Pfuscherei zu Felde gezogen, dass wir heute diesen Russen Kandinsky rasch und ohne Aufregung erledigen können. Das geht dann so weiter und dann der finale Satz. Genau. Und dann der letzte Paragraph, dann der Kritiker Kurt Küchler schreibt dann: Man will vielleicht finden, das seien harte und ungerechte Worte. Ich finde, es sind die einzig möglichen. Der Versuch einer ernsthaften Kritik würde in diesem Falle, meine ich, ein bedenkliches Licht auf den Kritiker werfen. Die bloße Konstatierung der Existenz einer solchen Pseudokunst ist eigentlich schon zu viel. Ja, die damals würde vorschlagen, das lassen wir uns mal kurz sagen und nutzen zum Anlass, um mal in Wein 2 reinzuschnuppern und vielleicht auch einen Schluck zu nehmen. Yeah. So. Okay, der ist schon mal deutlich dunkler. Der ist deutlich dunkler, ist das der dunkelste und der kirschroteste am Tisch. Ich meine auch, ja. Der Nummer 3 wird so ein bisschen wieder, gibt es uns rostige? Rostig, ja, genau. Und der zweite so schön klar, Kirsche. Ich habe den ganzen Gunk, das ganze Gunk im Glas hier. Bläh. Okay, riecht auch schon mal ein Kirsch. Ist aber nicht so sprittig wie die Erdbeere. Der riecht sehr angenehm. Deutlich geschmeidiger im Gaumen. Ja, total. Das ist jetzt so der Puschlige, den ich erwartet habe. Das ist jetzt so Spätburgunder, wo ich denke, ja, Spätburgunder. Also, Kirsche schmecke ich jetzt. Ganz klar. Schön weich eigentlich. Ja. Bleibt aber auch relativ lange, nicht ganz so lange wie die Erdbeere, aber doch, kommt noch, wird dann auch sprittiger, finde ich. Die knallen heute alle, habe ich zu wenig gegessen? Meine Güte. Das hat Pizza, also. Gefällig. Ja, doch. Nett. Ja, passt. So. Und, ich muss nebenbei nochmal die Erdbeere testen. Also ich habe vorher nochmal in 1, habe ich nochmal 1 gekostet, der wurde wesentlich besser dann. Aber der bleibt. Er ist nicht mehr ganz so zickig, aber er ist noch zickig. Der bleibt noch bissig. Ja. Aber ich mag den. Haben beide was, finde ich. Ja. Für den netten, entspannten Abend die 2 und für so, hello, die 1. Ja. Okay, bin sehr auf Wein 3 gespannt. Gut. Genau, also wir haben jetzt ja schon sehr viel, sehr allgemein gesprochen, was unsere Eindrücke waren. Gibt es jetzt bestimmte Werke vielleicht, die irgendjemand jetzt noch herausheben möchte? Ich hatte ja vorhin schon mal auf das Spätwerk von Kandinsky, was jetzt gar nicht noch nicht so wirklich Spätwerk ist, nämlich aus den 30ern, glaube ich. Moment, ich muss wieder blättern. Oder ich, also wenn du blätterst, ich sage... Nee, ich hab's. Von 35. Super, ich glaube, es ist ein französischer Titel. Tension, Tranquille, ich weiß nicht, ob es... Ich hätte jetzt eher Tension gesagt. Also ruhige Spannung würde ich es jetzt mal übersetzen. Und ich finde, es sieht überhaupt nicht mehr nach dem Kandinsky aus, den ich kenne. Also dieser Kandinsky mit diesen feinen, sedierten Objekten, die sich übereinander lagern und wild auf dem Bild anordnen. Hier ist einfach ein grüner Hintergrund, ein Farbverlauf. Und so Briefumschlag, ähnliche Blätter, die nach oben gehen. So sieht es für mich aus. Also ich habe zum ersten Mal oder nach 20 Jahren wieder das Gefühl, ich kann bei Kandinsky eventuell was erkennen. Und ich finde, es sieht wirklich irrsinnig modern aus. Ich meine, es ist Mitte der 30er Jahre und es sieht für mich aus wie aus mindestens den 50ern. Deswegen bin ich auf Pop Art gekommen. Also weil da, finde ich, fängt Kandinsky an, wirklich so breit zu werden und flächig und nicht mehr so pingelig. das meinte ich vorhin mit Stock im Arsch. Hier habe ich das Gefühl, jetzt lässt er sich einfach mal gehen. Und das fand ich so spannend an ihm. Also mir sind die... Das ist wirklich ein sehr bemerkenswertes Bild, weil das wirklich ganz... ist wirklich mehr Pop-Art. Also ich hätte jetzt weder zu Kandinsky noch zu Klee geordnet. Ich hätte echt, also wenn es einfach noch, so ja. eben, da hätte ich da vorgeschlagen, den Wort, keine Ahnung. Ich hätte nicht mal das Jahrzehnt sagen können. Nee, es sieht irgendwie nach... Ich muss ja ehrlich gesagt so ein bisschen an You've Got Mail, irgendwie so AOL-Logos ja, denken. Das könnte irgendwie, ja, ich weiß nicht, das aber könnte irgendwas zwischen 60er und 80er eben, irgendwas. Irgendwie sowas. Also ja. Das finde ich halt so spannend. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, Kandinsky, du alte Ratte, das hätte ich jetzt nicht von dir gedacht. Hello, neuer Fan. Und jetzt kommt ihr. Trotzdem noch Team Klee, aber ich neige auch zu Team Kandinsky. Ich fand bei beiden die Werke um 33 fand ich richtig gut, weil sie da ganz klar Stellung bezogen haben. Also Klee in mehreren kleineren Werken. Oh je. Felix, hast du da was dazu? Ja, Geheimrichter zum Beispiel oder das Lumpengespenst? Kopf eines Märtyrers, Negerblick von der Liste gestrichen. Ja. Also was ich fand, also das war glaube ich mit, also neben dem, also für mich überraschenden Spätwerk von Klee, dieser eine Quergang, der sich mit dem Jahr 1933 auseinandersetzt, wo das Bauhaus aufgelöst wird, Kandinsky geht aus Deutschland weg, Klee verliert seinen Job in Düsseldorf, also dieser Übergang, dieser politische Übergang, also vom Kuratorischen her, also und fand ich den eigentlich mit am stärksten, wie sie das Jahr 1933 präsentieren, also es glaube ich, sind zwei Kandinsky-Werke und dann so vier oder fünf kleine von Klee, ja. Und Kandinsky aber zum Beispiel geht das Ganze noch also eben theoretischer an so ein bisschen. Also er hat eben er hat dann die zwei Werke eben getrennt verbunden, heißt das eine. Also du hast irgendwie so zwei so Seiten, wo so abstrakte Formen sind. Auf der einen Seite eben noch das Bunte, auf der linken so eine braune Farbpalette und in der Mitte so ein bisschen dazwischen, so irgendwie so diese, drückt eine ziemliche Trennung aus. Ich dachte jetzt gerade an das andere Bild. Also, das finde ich jetzt auch. Welches das? Da genau, ist der Titel natürlich überragend. Die Entwicklung in Braun, wo er quasi in der Mitte Kandinskys bekannte, also geometrische farbige Figuren sind. Die gibt es draußen auch. Aber sie sind alle nicht mehr bunt, sondern in der braunen Farbe. Und die scheinen diese bunten Figuren in der Mitte regelrecht zu umgeben und dann zu erdrücken. Ja. Und also da drückt er auf seine Weise innerhalb seiner, also strikten Formensprache die Entwicklung aus, während also Klee also total deutlich ist. Ja. Also eben der Geheimrichter, das war, glaube ich, einfach so ein ganz schwarzes, dunkles Bild mit zwei roten, leuchtenden Augen. Ja. Das Lumpengestalt ist wie so ein Karton und so weiter. Und also auch die Titel von der Liste gestrichen, Kopf eines Märtyrers, also wie er sich selber sieht, also er wird also geopfert oder er wird für seine Kunst verfolgt und so weiter. Dann ein Bild, das er so mit so einem braunen Gesicht und einem Auge, so ein Negerblick, also weil es ihm halt vorgeworfen wird, also eine nicht deutsche Kunst zu machen und so weiter. Also was dann bis hin dann eben zur entarteten Kunst geht, wo sie dann auch mit reingezogen werden in die Ausstellung später 1937. In Anführungsstrichen. Entschuldigung, entartete Kunst in Anführungsstrichen. Ja, ich kann jetzt, ja. Ne? Ja, das mag jetzt pingelig sein, aber das liegt mir jetzt ja. sehr am Herzen. Also es wird auch in der Ausstellung gibt es einen kleinen Schaukasten, wo auch der Museumsführer damals zu der Ausstellung entartete Kunst Anführungszeichen auslegt und so weiter. Aber ich finde, also Klee trifft's offensichtlich. Also vielleicht trifft's beide emotional genauso hart, aber Klee ist eben nicht in seiner Ausdrucksweise gebunden, sondern wählt eine ganz kräftige, ungefilterte, also Ausdrucksweise, die das sofort auch also erkennen lässt, wie sehr das ihn belastet wird. Bei Kandinsky ist es ein bisschen subtiler, aber wenn du das Bild ein bisschen länger betrachtest, erkennst du schon auch, dass es ihn bedrückt und belastet, aber bei Klee springt dich das an. Also wie vergleiche ich jetzt mit Picasso und Guernica, selbst die Studie zu Guernica aus dem Jahr, wenn man die mal gesehen hat, das Entsetzen, die Emotionen, die schreien und springen dich an. Und das finde ich bei Klee schon sehr deutlicher. Mhm. Also, und das hat mir einfach dann auch besser gefallen. Also wie er halt dann, wie gesagt, also da ist halt Kandinsky in dem Sinne in seiner Kunst ein bisschen verkopfter. Ja. Jo. Aber also ich weiß nicht, ob das... Vielleicht ist das der Grund, warum wir alle Team Klee sind. Weil man bei Klee eher das Gefühl hat, dass es dann doch so ein bisschen das Herz auf die Leinwand pinselt. Während man bei Kandinsky immer das Gefühl hat, das sind eben sehr theoretische Auseinandersetzungen, die er mit seiner Kunst führt. Ja, wobei das Interessante ist, dass ja, also in der allgemeinen Wahrnehmung ist ja Kandinsky der größere Name. Ja, Kandinsky... Ja, also ich glaube schon, wenn du jetzt fragst, also wenn du Umfrage machst bei Leuten, die jetzt in diese Ausstellung gehen, am Eingang, bevor sie reingehen, dann würden die wahrscheinlich sagen, also Kandinsky hat aufgrund des Blauen Reiters, meine ich, und also er hat mit seinen Bildern, ich meine einfach, also ist in meiner Wahrnehmung allgemein eine größere Strahlkraft als Klee. Finde ich aber lustig, dass der Katalog Klee und Kandinsky und nicht Kandinsky und Klee. Also ich würde jetzt, also ich behaupte mal, also soweit ich weiß, ist Klee kunsthistorisch deutlich mehr erforscht, hat irrsinnig, also jetzt mal ganz doof gesagt, hat mehr Wikipedia-Einträge als Kandinsky. Vielleicht ist auch mehr rauszuholen. Aber ich meine das auch, dass Kandinsky populärer ist, echt? Sozusagen, ja. Glaube ich schon. Oh, okay. Also bei meinen Eltern irgendwie im Esszimmer hängen Kandinsky und kein Klee, also. Ja. Nee, also ein Druck halt. Ja, also. Nee, tell us more. Nee, also ich glaube schon. Nein, ich glaube schon. Also wenn du jetzt also der interessante Vergleich wäre zum Beispiel, also die Besucherzahlen von der Kandinsky-Retrospektive und du würdest eine reine Klee-Retrospektive in der Größe machen. Mhm. Wer mehr zieht? Und ich behaupte Kandinsky. Aber warum? Was ist so toll an Kandinsky? I don't get it. Ja, eben. Und das meinte ich eben. Wahrscheinlich, weil man durch die Abstraktheit mehr reinprojizieren kann, vielleicht. Aber bei Klee kann man auch viel mehr. Also, die Titel geben irgendwie ein bisschen mehr her. Also, du nimmst es ein bisschen an die Hand genommen. Ja. Kandinsky ist so verkopft. Also, ich stehe da, gut, das ist jetzt natürlich sehr persönlich, aber ich stehe vor jedem Kandinsky mit dem, what? Ja, aber I don't care. Ich glaube, okay, und das, worauf ich hinaus wollte. Also, er kommt irgendwann zu dem Punkt, wo er mit seinen Ideen Improvisation, Komposition und so sein Konstrukt hat, seinen Bereichen, in denen er arbeitet, und dann weiß er nicht mehr weiter. Und dann entwickelt er diese malerische Theorie, innerhalb der er dann arbeitet. Aber ich weiß auch nicht, eben, was dann immer der große Sinn oder was will er jetzt damit ausdrücken, sondern da bin ich dann oft so, dann stelle ich mir die Frage, so erkenne ich es jetzt nur nicht? Mhm. Oder ist dann irgendwie jetzt nichts mehr dahinter, außer seiner Theorie? So, also das klingt jetzt ein bisschen fies, aber bei Klee ist es immer erkennbar und bei Klee ist es auch immer, finde ich, ist das Suchen und auch ist das endlich, also das Suchen durchs gesamte Werk, also wird irgendwie deutlicher und ich glaube halt, man kann trotz des theoretisch intellektuellen Ansatzes von Kandinsky aus Kleebildern mehr rausholen. Naja, das meine ich ja. Ja. Eben. Du wirst halt nicht so allein gelassen vor der Leinwand. Aber ich würde vielleicht nochmal einen Erklärungsversuch starten, warum Kandinsky populärer ist als Klee. Ich finde, Klee hat noch so eine irgendwie versteckte, immer so eine versteckte Finsternis in den Bildern irgendwie. Also ich finde es manchmal extrem düster, die Bilder. Ja, stimmt. Also auch wenn er farbenfrohe Bilder malt oder so, das sind dann keine so. Ja, genau, sondern es sind so. Es ist. Also die Welt ist bunt und farbig, aber es ist um die Ecke, könnte schon wieder irgendwas sein. Ja, irgendwie. Ja. Es ist grüblerischer. Also ja, es ist, genau, ich glaube, er zweifelt mehr an sich, als vielleicht Kandinsky an sich zweifelt. Genau, und das kommt halt mehr raus, glaube ich. Das ist es. Kandinsky war ein arrogantes Arschloch, deswegen mag ich seine Bilder nicht. So, jetzt ist es raus. Und er hat Gabriel abgezockt. Ja. Oh, stimmt, die Sau. Ja. Jetzt kriege ich nie meinen Master. Ja. Ich möchte morgen eine Twitter-Umfrage machen, wer ist Team Klee und wer ist Team Kandinsky. Oh, ja. Da bin ich sehr gespannt. Ja. Gut. Und Gabriele Münter kommt auch kaum vor jetzt in der Ausstellung. Gut, warum auch, aber... Ist ja nicht ihre Ausstellung. Nee, ja. Immerhin vorne in der Postkarte war, glaube ich, eine Postkarte an sie, die ich sehr schön fand von Klee. Aber ich glaube, das war's dann auch. Ja. Ja, wie gesagt, ist ja auch nicht ihre Ausstellung. Ja, nee, also... Aber das fand ich bei der Postkarte fand ich befremdlich. Die ging an sie und auch in Murnau, wo er sie wohnte. Genau. Aber CU Kandinsky. Ja, er hat geschrieben, was weiß ich, bei Kandinsky. Gabriele Münter bei Kandinsky. Ja, jo, Murnau. Scheiße, Alter. Ja. Da waren wir doch schon. Ich wollte es nur nochmal... Ja, nee, passt. Also ich glaube, wenn ich die Diskussion so verfolge, ist es gar nicht so... Ist es wichtig, noch irgendwie auf einzelne Werke einzugehen? Ich glaube, das oder, ist schwierig. Irgendwas, also irgendwie wirklich ich weiß, ich bin ganz immer, besonderen Highlights. Bin ich die Einzige, die so ein bisschen überfordert war, weil es eben einfach so viel war? Oder also war es für euch genau richtig? Da wollte ich auch noch was dazu sagen. Gut, dass du das nochmal ansprichst. Also ich war auch, ich fand es auch richtig viel und ich war auch am Schluss richtig platt. Ja. Und, aber auf der anderen Seite denke ich mir dann halt auch, wenn man die Möglichkeit hat, weil man hier in der Nähe wohnt, dann sollte man halt irgendwie zweimal eben, rein. Ja, genau. Einfach, weil ich meine, wenn man die Werke zur Verfügung hat oder wenn man die Werke kriegen kann, wäre es natürlich bescheuert, wenn man das jetzt extra klein macht, dass irgendwie... Eben. Das habe ich auch gehört. Also ich war immer hin und her gerissen zwischen meine Güte, hängt hier viel und wow, hängt hier viel. Genau, also das ist natürlich... Toll. Das ist man darf das ja als Bürde eigentlich sehen, sondern als Chance. Weil genau, man kann unheimlich viel sehen und man kann auch noch, was es sieht, bestimmt kann man auch noch zwei, dreimal rein. Also das spricht eigentlich, ist eine gute Werbung für die Jahreskarte. Stimmt. Nee, also deshalb... Ja, wollen wir mal zum Fazit? Ja, genau. Also Felix, wolltest du noch irgendein Werk? Oder? Nee, also ich hatte mir zwar einige rausgeschrieben, also auch gerade Kleewerke, die mir neu waren, die mir besonders gut gefallen haben, aber ich denke einfach, ich überlasse das den Hörern selber, sich das anzugucken und dann das nicht, jetzt nicht irgendwie, dass sie sich auf ein bestimmtes... Werk jetzt da irgendwie kaprizieren müssen oder so. Was sich als sinnvoll rausgestellt hat, obwohl eigentlich keiner von uns den Katalog gekauft hat, mein Vater, der schon in der Ausstellung vor mir war, hat den Katalog für ihn und seine Mutter gekauft und den konnte ich mir jetzt heute für die Aufnahme ausleihen und da hat sich auch sinnvoll rausgestellt, weil man, also tatsächlich, ich habe jetzt auch in meinen Notizen gemerkt, ist jetzt erst irgendwie eine knappe Woche her, aber ich konnte teilweise die Titel, also ich konnte mir gar nicht die Bilder vor Augen holen, also es war einfach so viel. Eben, ich war Donnerstag drin, also vor 4 Tagen und ich habe jetzt schon, ich weiß ja nicht mehr, was ich da aufgeschrieben und, habe. Aber ich meine, das ist, also ich fange aber mit meinem Fazit ein, das ist einerseits auch eine Qualität der Ausstellung, also die Qualität der Werke ist hoch. Mich hat es überrascht, dass auch in meiner persönlichen Wahrnehmung dass also Klee so ganz für mich persönlich ging Klee, also es ist natürlich, sie sehen ja, also das mit dem Nachbarn, der Untertitel Nachbarn, Freunde, Konkurrenten ist ja auch so ein bisschen so mal provokant gestellt, aber wenn man jetzt, wenn man sagt, wenn man sie als Konkurrenten betrachtet, dann hat für mich Klee gewonnen. ja, nee, also und also ist eine interessante Auseinandersetzung oder interessante Idee, eben diese gegenseitige Beeinflussung ihrer Bekanntschaft und so weiter zu untersuchen. So ähnlich, in ähnlichen Spirit wie die Marc Macke Ausstellung, die ja vor vor einem Jahr ungefähr auch im Lienbachhaus im Kunstbau war und diese Wechselwirkung also untersucht hat. Interessanter Ansatz, wie gesagt, also beim zweiten Durchgang und wo man schon ein bisschen das Gefühl für die räumliche Aufteilung hat, kam die Qualität, also auch des Aufbaus ein bisschen mehr raus, aber ich fand es halt eben schade, dass man beim ersten Mal durchgehen, weil man nur einmal eine Chance hat, da reinzugehen, dass das einfach nicht so deutlich wird und das ist für mich ein kleiner Wermutstropfen, dass man halt das nicht gleich erkennt. Also ich habe auch, als ich reingegangen bin und den blauen Reiter links betrachtet habe, nicht erkannt, dass als da auf der anderen Wand, an der rechten Wand Musik stand. Ich dachte, das bedeutet irgendwas, was längs ist. Ich hatte nicht begriffen, dass dieser Quergang das Thema Musik war. Ja, also das, ich weiß nicht, ob vielleicht bin mir es bewusst, muss man das nicht ändern, aber ich fand, es hat da dann teilweise ein bisschen schwierig gemacht, weil man natürlich versucht, wenn man gerade eben diese Wechselwirkung, dass man halt thematisch in derselben oder in derselben Zeit bleibt, um halt also ansonsten, ich meine, ich empfehle es. Ich war für mich selber überrascht, weil ich ja Kandinsky, man kennt ihn ja aus dem Lehnbachhaus und man sieht, die Entwicklung ist schon auch einer der Giganten der Zeit, aber für mich ist im Gesamten oder so wie da ist Klee größer. Hat mich überrascht, aber das muss ich ganz klar so konstatieren. Aber Daumen hoch. Natürlich. Ich gebe einen Daumen hoch. Ja. Ich gebe natürlich auch einen Daumen hoch, stimmt. Auf das Konzept der Ausstellung sind wir gar nicht großartig eingegangen, eben dieses Nachbarn, Freunde, Konkurrenten. Stimmt, ja. Das, finde ich, kam gut rüber, fand ich eben, also diese gegenseitige Beeinflussung, aber eben auch dieses sich aneinander abarbeiten bis zur, ja, plötzlichen kurzen Verschmelzung am Bauhaus. Ich fand auch, dass die Themen spannend waren. Die Musik hattest du gerade kurz angesprochen, das fand ich sehr spannend, dass sie sich eben auch mit Musik bildlich auseinandergesetzt haben. Wie gesagt, ich kannte das Frühwerk von Klee noch überhaupt nicht, also das Figürliche, das was für mich noch überhaupt nicht nach Klee aussah, und das hat mich sehr begeistert. Also da wird der nächste Gang in die Bibliothek hinführen, die Radierungen von Klee. Und wie gesagt, das Spätwerk von Kandinsky kannte ich so auch noch nicht, und deswegen war das für mich auch ein sehr großer Gewinn, und deswegen Daumen hoch. Ja, zu guter Letzt ich. Also ich fand, stimmt, wir sind tatsächlich wenig drauf eingegangen auf dafür haben wir so ein Team Klee. Ja, Team Klee, ja. Ich oute mich jetzt auch nochmal als Anhänger des Team Klee. Auch zum Thema, aber noch zum Thema Freunde und Konkurrenten und so. Also sie war, ich kaufte es schon ab, dass die Freunde waren, aber sie waren, glaube ich, haben immer auch eine gewisse Distanz gewahrt, weil, also wenn man sich da liegen ja auch Briefe aus, das finde ich auch mal ganz spannend, mal so nicht nur die Werke, sondern auch so das Umfeld und das, wie die sich bewegt haben, wie die miteinander kommuniziert haben, und da, das war irgendwie ein später Brief, ich glaube 41, 42, 43 oder so, oder 39, sei es drum, da siezen sie sich dann auch noch, oder was heißt noch, die haben sie wahrscheinlich durchweg gesiezt irgendwie. Ich weiß es gerade gar nicht. Doch, ja, kann sein, ja. Ja. Aber sie haben sich natürlich auch ständig irgendwelche Zeichnungen gewidmet. Das fand ich auch sehr schön, dass da sehr viele Zeichnungen oder Bilder waren, wo drin steht eben für. Ja, Kandinsky. Wunderbar. Oder das auch das eine Bild in dem Gästebuch da irgendwie von, was war das für ein Gästebuch? Ich glaube von Kandinskys Frau oder so, ja, hat so ein Gästebuch ausgelegt, und Klee hat dann so eine kleine Zeichnung. Wunderbar. Also einfach. Eben, also dieses persönliche Umfeld wird ja, auch genau, klar, also, eben. Also du gehst da nicht rein mit dem, du guckst jetzt Bilder an. Also ich finde schon, dass die beiden Männer dir so ein bisschen näher gekommen sind. Genau, also die Gegenüberstellung funktioniert. Ob sie noch besser funktionieren könnte, weiß ich nicht. Also ich glaube, ja, also wie das gestaltet ist, haben wir drüber gesprochen. Muss ich aber auch ehrlich sagen, also als ich das erste Mal durch bin und das Frühwerk erst am Schluss gesehen habe, fand ich gar nicht so schlimm, weil ich dachte mir, okay, ich wollte mich eh oft so sozusagen das richtige, in Anführungszeichen, Werk von denen konzentrieren und habe dann am Schluss nochmal so als Bonus-Track, jetzt um nochmal das Wort zu verwenden, als Zusatz habe ich dann nochmal das Frühwerk dann gesehen, und okay, ich meine, ja, also für mich, von mir auch eine ganz klare Empfehlung, aber auch dann eine Empfehlung dahin, dass man sich, wenn es geht, sich das vielleicht dann auch mal irgendwie zweimal anschaut oder so, weil es dann halt einfach entspannter ist. Ja. Weil es wirklich sehr, sehr viel ist, was ich aber auch positiv werde. Wie lange läuft es denn eigentlich noch? Bis zum 24. Januar 2016. Ah. Gut. Da kann man ein paar Mal rein in der Zeit. Ja. Da sind ja auch noch Ferien und so, und an Weihnachten wollt ihr ja eh mal aus dem Haus raus. Und genau. Wein 3! Ja, dann haben wir das, also haben wir das jetzt abgeschlossen. Dann Wein 3 würde ich vorschlagen. Jo. Ja. Okay, jetzt wieder was Rostrotes. Ja, wobei es auch ein bisschen, also ein bisschen was Bräunliches hat, also irgendwie vielleicht sogar eine Holz. Der schon. Ja. Hui. Das ist so ein Glücklichmacher, glaube ich. Aber da finde ich, da riechst du was Holzes, also da riechst du eine Holzlagerung raus, oder? Ja. Der Ausbau. Jo. Ich hab extra die Einschränkung aus Deutschland vorgegeben, dass keiner so ein Tanninmonster mitbringt. Das hat offensichtlich nicht ganz so gut geklappt. Nee, aber. Der ist ordentlich, aber. Dafür finde ich aber noch so angenehm. Wobei ich finde, er riecht so ein bisschen gammelig irgendwie, keine Ahnung. Ja, er riecht so ganz tief aus dem Keller. Ja. Aber er schmeckt erfreulicherweise sehr, sehr, sehr anders. Also ich finde den Geruch auch nicht unangenehm, sondern einfach nur so, also ich finde, er riecht sehr, sehr anders als die anderen. Ja. Aber ich mag den gerne, ich finde den sehr. Ja, hat was irgendwie so Holz. Mhm. Ja, ich glaube, da ist auch ein bisschen einfach von dem drin, dass das Also der Fassausbau, den ist ganz bestimmt im Fass ausgebaut, ja. Du schmeckst aber echt kaum noch Frucht. Also da ist auch so ein Hauch Erdbeere, wenn es hochkommt. Aber sonst, ich schmecke eigentlich auch nur Holz und Rauch. Und wie gesagt, ich finde, der schmeckt wirklich nach Blut und Rost. Ja, ist halt so ein... Ich muss die ganze Zeit an diesen französischen Filmtitel denken. Dieses Der Geruch von Blut und Knochen. Rost und Knochen, glaube ich, hieß der Film. Ein guter Film mit Marion Cotillard. Ich habe keine Ahnung mehr von wem. War aber gut. Okay, habe ich nichts gesehen. Ja, doch, der war schön. Nee, der ist so ein bisschen so... Ah, oh, ich ziehe mich jetzt ins Herrenzimmer zurück. Ja, irgendwie sowas, genau. Du hast so wieder so einen grünen Ledersessel und geschlossene Vorhänge und vielleicht noch einen latent selbstmordgefährdeten Hund oder sowas, dann, keine Ahnung. Ja, dann, oh, ich bin vor dem Kamin im Westflügel. Man bringe mir den Tanninreichen. Ja. Oh, jetzt riecht die 2 total nach Schinken. Okay, ja, jetzt gehe ich auch nochmal auf die 2. Der ist jetzt total gummibärig, verdammt nochmal. Wenn man gerade den 3 getrunken hat, ist die 2 total gummibärig. Oh, der riecht aber jetzt auch ganz anders. Die 1 ist immer noch zickig. Aber. Oh, die 1 wird jetzt ein wenig flach. Aber gefällt mir auch noch gut. Okay. Nummer 3 ist die Tanninbombe, die alles platt machen soll. Das stimmt allerdings. Ich finde, wir haben heute sehr schöne Weine am Tisch. Ja. Die gefallen mir alle. Interessant, das. Okay, nochmal. Oder es wird das. Ich mache es mir jetzt gemütlich mit diesem Wein und ihr macht euer Intermezzo. Genau, jetzt. Ja. Das. Sollen wir kurz erklären, warum es ein Intermezzo ist? Nee, müsst ihr nicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was da passiert ist. Okay, ich asche auf mein Haupt. Ich habe mich bei den Öffnungszeiten der Villa Stuck, um die es jetzt gehen wird, gnadenlos vertan und ich stand vor verschlossener Tür. Und da ich es erst gestern mir angucken wollte, die Ausstellung, und die Villa Stuck heute zu hatte, habe ich es leider nicht mehr geschafft. Ja, gut. Wie gesagt, Asche auf mein Haupt. Passiert im Besten. Sorry. Also, tut mir leid. Okay, dann, also was Anke hätte sehen können. Ja, genau. Was Anke hätte sehen können. Unser Bonus Hidden versteckter Track ist die Ausstellung Geh und Spiel mit dem Riesen, Kindheit, Emanzipation und Kritik in der Villa Stuck. Und das ist eine Ausstellung, die sich thematisch sich gleichermaßen an Kinder und Erwachsene wendet und die sich viel mit dem Thema Kindheit und das Kind in der heutigen Gesellschaft beschäftigt. Und es sind dort mehrere Werke zu sehen von verschiedenen Künstlern. Und Felix und ich haben uns das angeschaut. Ja, also ich fand es sehr interessant, weil sehr, sehr viele Künstler dabei waren, die ich auch einfach nicht kannte. Also sie haben sich sehr auf zeitgenössische Künstler konzentriert. Also es sind auch teilweise sehr aktuelle Werke, die von den Künstlern persönlich bereitgestellt wurden. Ja. Oder von Galeristen, was ja ungewöhnlich ist. Also in vielen kuratierten Ausstellungen sind sie oft dann Leihgaben aus Privatbesitz schon. Das fand ich auch schon spannend. Oder oder von eben anderen Museen bereits oder öffentlichen Sammlungen. Das fand ich also sehr interessant. Und dann war es wirklich auch sehr breit, also von Skulpturen zu Fotos, zu Drucken, zu Installationen. Ja. Richtet die Ausstellung sich jetzt eher an Kinder oder an Erwachsene? Das ist ich glaube, der Plan ist, sich gleichermaßen an beide richten, weil sie also auch interaktive oder zumindest Stationen auch, also glaube ich, eingebaut, wo Kinder also auch ein bisschen verweilen können und Sachen machen können. Ja. Also es gibt zum Beispiel im Zwischengeschoss gibt es so eine Bastelstation, wo man Papierwebereien irgendwie machen kann. Also Und da ist aber auch eine Betreuerin, eine Museumspädagogin vor Ort, die da den Kindern irgendwie ein bisschen was macht und die können da ein bisschen rumspielen, sich beschäftigen. Man kann auf Tablets rumdrücken und so. Ja, genau. Aber es ist jetzt nicht so Bällebad für die Kinder und Kunst für die Erwachsenen. Oder nee, was? Nee. Es gibt so eine Station, wo man das Dschungelbuch anschauen kann, glaube ich. Noch. Ja, wobei, also das fand ich mit, also das habe ich auch erst dann, als ich mich da auf die Kissen gesetzt habe und ein bisschen geguckt habe, bemerkt. Das ist eigentlich ganz bemerkenswert, diese Station, weil ich habe mich gewundert, weil die ist ja begleitet von Zeichnungen von Charakteren. Und der jedem Künstler, wird eine Sprache zugewiesen. Genau, jedem, also erst dachte ich, es ist eine Nationalität. Und dann jedem wird eine Sprache zugewiesen. Und also im Moment der Künstler, dass ich das jetzt richtig habe, welche Seite ist, wo habe ich das jetzt aufgeschrieben? Nee, das ist jetzt oben. Pierre Bismuth, The Jungle Book Project, ja? Ja. Pierre Bismuth. Und auf jeden Fall habe ich mir gedacht, so, verstehe ich ja nicht. naja, okay, dann lässt er es halt in seiner Heimatsprache. Dann, ich habe erst nach 2 Minuten gucken begriffen, dass er in der Dschungelbuch, der da durchläuft, hat er jeden Charakter hat eine andere Sprache. Ja. Und also das ist sehr spannend, weil er es auch wirklich gut ineinander gemischt hat. Also der hat sie, ich glaube, der hat sie mit all den DVDs und Tonspuren von diesem Film zusammengesetzt und die wirklich professionell ineinander geschnitten. Ja. Was aber spannend ist, also was mir aufgefallen ist in den 5-6 Minuten, die ich geschaut habe, es gibt die Szene, wo die Affen in dem Tempel Mowgli entführen, und Bagheera und Baloo ihn befreien. Und da kommt dann raus, und was man natürlich auch sieht, also was ich irgendwie lustig fand, also Bagheera spricht Arabisch und Baloo spricht Hebräisch. Und also das ist eigentlich schon eine starke politische Aussage, oder starkes also Plädoyer für Freundschaft oder gemeinsam, also die verschiedenen, die da unterstützen, um das Menschen und das Kind zu schützen und dass du ihnen genau diese Sprachen zuweist, fand ich schon spannend. Und dann kommen später noch die Elefanten. Natürlich sind die marschierenden Elefanten, haben natürlich Deutsch als Sprache zugewiesen bekommen. Aber ich will da jetzt auch nicht zu lang verweilen, aber das fand ich, also das ist irgendwie spannend. Aber die Frage ist dann natürlich für mich auch, da setzt sich die Kinder hin und gucken Dschungelbuch und dann werden sie immer so, hey, die reden alle so komisch, oder ich weiß auch nicht, in welchem Alter du dann anfängst zu begreifen, warum das so sein soll, oder wo du nicht sagst, ich verstehe das ja gar nicht, oder dann gab es ja wohl auch diese ganzen geometrischen Figuren, diese so Pseudokristalle, diese weißen Kunststoffformen, die überall rumstanden, wo man, glaube ich, die man auch verschieben oder drauf hätte sitzen können. Da war ich mir nicht richtig sicher, also ich fand zum Beispiel aus, waren dann so komische immer so komische Balken, die so auf an so, also so komische Balken, die so in 20, 25 Zentimeter Höhe waren, wo man sich auch nicht sicher war, gehört das jetzt irgendwie zur Einrichtung oder ich glaube, das war schon so irgendwie gedacht, so dass man da drauf balancieren und sich selbst draufsetzen kann. Wie so ein Spielplatz. Und bei den komischen Kristallen war ich mir auch nicht sicher, darf ich mich da draufsetzen, weil es wäre manchmal gar nicht schlecht gewesen, wenn man sich was aufschreiben möchte. Ja. Wahrscheinlich wäre es zulässig gewesen, weil sie sahen schon sehr abgerockt aus, aber es war auch nicht klar, ob das irgendwie ein Kunstwerk sein soll. Ich habe den Museumswärter auch gesehen, die sich draufgesetzt haben. Als ich gegangen bin, waren sehr wenig Kinder da. Das heißt, da hat sich für mich jetzt auch nicht durch Beobachtung erschließen können, wie Kinder auf diese Ausstellung reagieren. Ja. Also ich fand sie für mich persönlich sehr spannend, weil ich eben viel kennengelernt habe. Es war, also teilweise auch, finde ich, also ziemlich viel durcheinander. Also du hast dich wirklich auf, glaube ich, auf einzelne Werke konzentrieren müssen. Wobei es dann schon so, also lustige Kombis gab. Also ich glaube, ich gebe ein Beispiel für eine, also Installation, die ich also im Nachhinein betrachtet total super fand, wie sie das, also diese Trennwand gemacht haben. Und zwar war das, da stand, also von dem Künstler Jakob Kolding, gab es mehrere solche Aufsteller, also aus Holz, und da war dann eine C-Print, waren aus Zeitungen oder Lexika oder Büchern entnommen, also einmal war so ein Tiger, aber anders war unter anderem auch ein Zeichen von dem Schiedsrichter, der pfeift und auf den Boden deutet, das und den hat aber nicht überlebens, den hat eben nicht lebensgroß gemacht, sondern auf 1,35 Meter runtergeschrumpft, weil sie natürlich total witzig ausschauen lässt. Also Gruß auch an Colinas Erben. Ja. Ich glaube, die kann man noch kaufen, also für euch. Und was ich aber witzig fand, der stand so da und vor allem von diesen niedrigen Querbalken und in der Trennwand dahinter waren so zwei so Löcher, also eins auf Augenhöhe für Kinder, aber eins auch so auf Augenhöhe für Erwachsene, weil du solltest durch diese Wand durchschauen, weil dahinter war ein Kunstwerk von Rosemarie Trockel auf dem Boden. So eine Installation, also eine Figur, die am Boden, also auf so einem Bettdecke liegt und Dias betrachtet. Weil, also es war einerseits solche Gucklöcher, aber andererseits, wenn du den Schiedsrichter vorsiehst, sieht es nämlich auch ein bisschen aus wie die Torwand aus dem aktuellen Sportstudio. Stimmt, ja. Also diese Installation, also diese Kombination von diesen Kunstwerken mit diesen Löchern, fand ich großartig gelungen. Also, und genau, das Trockel, da muss man dazu sagen, die Dias, die haben, also das war aber nur aus dem Ausstellungskatalog ersichtlich, haben, glaube ich, nackte Körper darstellen sollen irgendwie, also auf den Dias. Und passenderweise war dann das Werk, hieß dann das Werk Living Means to Appreciate Your Mother Nude. Ja, gut. Ja, gut. Ja, fand ich okay. Ja. Aber, also, was ich bemerkenswert fand noch, auch zur Frage, ist es was für Kinder? Die Ausstellungstexte waren, was weiß ich, so ungefähr 10 Zentimeter über dem Boden. Also waren sehr kindgerecht eingerichtet. Ja. Und, was mir auch aufgefallen ist, also es waren dann immer mal wieder, also so waren dann über den Ausstellungstexten, waren mit Bleistift hat dann, war dann was drüber gekritzelt irgendwie, was ein imaginäres Kind von den Werken irgendwie halten können. Okay. Also zum Beispiel, es war im Erdgeschoss war so eine Plüschkrake, die aber an verschiedenen Enden hatte die irgendwie keine Plüscharme, sondern irgendwie so Plexiglas oder Glas, man weiß es nicht. Ja, ich glaube, ich war es eine Plexiglasstruktur und ich glaube, dieses Stoff, der war drüber gezogen, glaube ich. Oder so, okay. Ja. Und also es war jetzt, anhand der Beschreibung war es nicht ersichtlich und also generell muss man zu diesen Texten sagen, sie waren auch im Vergleich zu anderen Sachen, also zu anderen Ausstellungen auch reduziert, vermutlich eben um kindgerechter zu sein. Es waren nicht nur Titel, stimmt. Ja, und Künstler. Es war stand nichts zum Material. Richtig, also das fand ich ein bisschen schade. Ja, also. Da stand also nichts so, ja, also weil ich wollte schon noch so, was ist für ein Material oder wie hat das gemacht, aber die haben wohl gesagt, also das ist jetzt für ein Kind nicht wichtig und also auf jeden Fall, die Plüschkrage war. Cosima von Bohnen, Struktur aus dem Jahr 2007 und drüber stand, im Wasser will ich Kraken nicht begegnen, auf diese würde ich mich aber gerne drauflegen, darf man aber nicht. Ja. ich hatte auch noch einen Satz raus, der war bei dem Video unten, das Video von Twin Gabriel, Kind als Pinsel. Ja. Wo sie, glaube ich, ihre eigene Tochter nimmt in diesem Video, also, und dann sie so kopfüber hat und die Haare in tatsächlichen Farbeimer taucht und dann die Tochter so rumschwingt und so und dann stand auch unten der Satz, das ist Kinderarbeit, Punkt. Obwohl, es könnte ja auch Spaß machen. Der war auch in so einer Kinderschreibschrift geschrieben, also es war schon, also da waren witzige Momente, also und wenn man sich da irgendwie darauf einlässt, dann, also ich bin mir aber, wie gesagt, auch wirklich total unschlüssig, wie jetzt Kinder und in welchem Alter mit Kindern, in welchem Alter man das jetzt machen sollte oder wie die drauf eingehen. Also es war jetzt halt auch irgendwie, also von den Werken, die einfach ausgestellt sind, auch nicht in irgendeiner Weise vom Gefühl her stringent oder so. Aber es waren also viele, für mich viele Einzelne. Ja, war schon stringent in der Hinsicht, dass es sich schon mit dem Thema Kindheit. Ja. Aber jetzt, wie die Werke zusammengestellt sind, richtig, man kann jetzt nicht sagen, dass jetzt irgendwelche Themenbereiche waren, aber es waren, glaube ich, auch also schon Werke gedacht, die auch eine Interaktion hervorrufen. Also gerade das in der Mitte mit diesen ganzen hängenden Balken und diese Tanzgeschichte, genau, die da durch erzählt wird. War, glaube ich, auch eine Tanzperformance, die da stattgefunden hat. Und also dass du ich habe das also automatisch gemacht, also und bin da so durch und dann hingen ja manche wirklich so, dass du die von unten betrachtest musst. Und die hingen dann, also eins hing ja dann knapp über dem Boden und ich habe mich dann einfach da hingekniet und so von unten geschaut und dann kam ich da so wieder zurück, weil ich habe dann irgendwann begriffen, dass dieser Text herumläuft. Ja. Und dann auch eigentlich begriffen, dass dieses Kunstwerk, wenn man sich darauf einlässt und den Text wirklich so liest, wie er hängt, dass man ja selber so eine Art Tanzchoreografie vollführt. Ja. Und als kam ich dann rum und die Pädagogin, die an dem Mitmachstand hat, darf ich sie ansprechen? Also in den Tagen, wo sie jetzt da in dieser Ausstellung gearbeitet hat, war so 2 oder 3 schon, wäre ich der Erste gewesen, der das Kunstwerk im Sinne des Künstlers begangen ist. Also wirklich mit diesem unten drunter und schauen und das dann, also dieses quasi diese, wenn man dann da die Interaktion so macht, dass man diese Choreografie automatisch nachgeht. Ah, okay. Ja, auf eine gewisse Weise. Das fand ich klasse, aber es war jetzt auch nicht wirklich ersichtlich. Ich habe halt auch gesagt, wahrscheinlich, weil ich mich einfach nicht schäme, wie ein Depp auszusehen, indem ich da runterkriege und das lese. Ich habe schon versucht nachzuvollziehen und habe das auch begriffen, dass es rumläuft. Aber ich war, dank für solche Moves war ich zu freuen. Ja, also, im Gegensatz zu Lea Lublin, wo wir alle durch diesen komischen Plexiglas-Tunnel gekrochen sind. Ja, das war halt mehr Ja, genau. Das habe ich übrigens dann auch, mit dieser Frau dann, habe ich gesagt, ja, ob sie in der Lea Lublin-Ausstellung war. Da sagt sie, nee, leider nicht, weil das fände ich auch klasse. Da gab es auch diese Interaktion mit dem Nerf-Guns und Schießen. Ja, und das, also, ich glaube, man darf sich halt einfach nicht irgendwie blöd vorkommen, sondern einfach machen. Zu fein für die Kunst, ja. Ja, ja eben. Also ich glaube, darauf zielt die schon ab. Und dann etwas, was eigentlich auch, glaube ich, auf eine gewisse Weise interaktiv gedacht ist als Kunstwerk, vielleicht jetzt ein bisschen zum Abschluss, ja, oder der Flo hat da noch einen Gedanken. da hing dieses Mobile oben, ja, mit diesen ganzen, also sind also lauter ovale, also gesichtsförmige Acrylscheiben, und da sind immer so Attribute drauf, also irgendwelche übertriebenen Augenbrauen oder irgendein Bart oder eine Brille, und eigentlich ist, und wenn man auch nah hingeht, sieht man auch, dass es dafür gedacht ist, sieht man auch so Spuren, so kleine Fettspuren, wo die Leute ihre Nase gegen gedrückt haben, ja, und dann klar, von der anderen Seite schaut halt der andere und findet das total lustig. Ja, klar. Fest für Instagram. Ja. Ja. Ich dachte mir auch so, eigentlich ist es ja wie analoge Snapchat-Filter. Stimmt, ja. Ja. Aber das fand ich ja schon auch gut. Also ich hoffe halt, dass das dann auch irgendwie mit Kindern oder Jugendlichen, dass es halt, glaube ich, erwünscht ist, dass die das machen und dass die halt auch diesen Spielcharakter, der an Stellen eingebaut ist, auch aufnehmen können. Aber ich bin mir halt selber nicht sicher. Ich habe zu wenig Kinder in meinem Ausstellungsbesuch beobachten können. Vielleicht können unsere Twitter-Timeline da mal mit Kindern durchgehen. Würde ich dringend empfehlen. Ja. Also, ich möchte auch kurz noch zu einem Werk was sagen, das ich ganz großartig fand. Dann machen wir, würde ich vorschlagen, auch einen Haken dran. Und zwar, das war im zweiten Stock, war das von Renz Feldman, Traveling, also es waren zwei Sachen, Traveling Salesman Problem und Bipeds, Gruppe von Zeichenrobotern. Und es waren beides eigentlich Zeichenroboter, in Anführungszeichen. Das eine war wie so ein, wie soll ich sagen, so ein, aus so Aluprofilen, so ein Gestänge. Und es war dann wie so ein Plotter, der dann, also wie soll ich sagen, es war ein Stift, und an dem Stift war ein Metallstück befestigt, dass es eine gewisse Trägheit hatte. Mhm. Und durch den Stift und durch das Metallstück ging eine Schnur so ähnlich. Und die Schnur wurde dann von einem Roboter sozusagen, oder von einer Motorsteuerung wurde die gesteuert, und hat sich dann, der Filzer hat sich dann über die Wand bewegt, nach dem Muster, den dann wiederum irgendwie, ich glaube, das war, ich gehe davon aus, dass es so ein Arduino, eine Arduino-Einheit war, die wiederum über ein iPad Mini angesteuert wurde oder so, und hat dem dann Zeichenbefehle durchgegeben, und es hat dann so langsam die Wand voll geplottert. Und man hat es dann schon großflächig gesehen, wie das dann ausschauen kann. Und die anderen Zeichenroboter, das war kleinflächiger, das waren so auch so Filzarme, die auch so Filzstifte, die an so Metallarmen hingen, und die dann wiederum von einem iPod oder was angesteuert wurden, über einen Audioausgang. Und die haben sich dann auch immer gleichförmig dann über den, und haben, glaube ich, dann so einen Haken irgendwie. Also so eine 1, ich glaube, es war einfach die Zahl 1. Ziffer 1. Das fand ich ganz gut. Also, ja, wenn man auch nur leicht technikaffin ist, ja, war das der absolute Wahnsinn. Ich hätte das wirklich stundenlang, hätte ich mir das anschauen können. Ja. Das ist ganz, ganz großartig. Ja. Ich möchte vielleicht eins noch erwähnen, also von den Kunstwerken vielleicht weg, sondern das Begleitheft zur Ausstellung ist eigentlich auch ganz nett. Weil ich glaube, das Begleitheft ist tatsächlich das Kind, also es ist wie so eigentlich ein Mitmachbuch, wo zu den verschiedenen Kunstwerken einfach auch Sachen gesagt werden. Also zu diesem Dschungelbuch-Kunstwerk zum Beispiel gibt's eben die Zeichnung, und dann gibt's eben das Zitat von dem Affenkönig: Verrat mir das Geheimnis, wie die Menschen Feuer machen. Und dann steht hier einfach unten Antwort in einer anderen Sprache und drei leere Zeilen, wo Kinder einfach was reinschreiben können. Vielleicht können sie eine andere Sprache, vielleicht in ihre Fantasiesprache, keine Ahnung. Also es gibt lauter solche Sachen. Oder es gibt eben zu einem anderen Kunstwerk, wo Stofftiere mit involviert sind, ist einfach eine leere Seite, wo drauf steht: Zeichne alle deine Stofftiere. Also meine ist, Seite. Ja, also es ist schon irgendwie, also ist schon irgendwie auch gedacht, dass die Kinder das ein bisschen annehmen und da mitmachen. Wie gesagt, wäre interessant zu sehen, wie sie darauf eingehen. Wie gesagt, diejenigen, die Kinder in einem bestimmten Alter haben, wir würden, falls ihr in dieser Ausstellung geht, wahnsinnig gern euer Feedback hören. Wie gesagt, ich meine raushören, dass, also ich sag mal, ich hatte Spaß, ich fand es interessant, ich habe da eine ganz schöne Weile verbracht, auch eben, weil man viele zeitgenössische Künstler gesehen hat, die man noch nicht kannte, und da waren wirklich witzige Sachen dabei, und mir hat es Spaß gemacht. Und ich weiß nicht, wenn ich irgendwie über die Weihnachtsfeiertage zu viel Zeit habe und mir langweilig ist, kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich einfach nochmal, gut, jetzt mit einer Jahreskarte ist es natürlich einfacher, sowas zu sagen, aber vielleicht auch nochmal reingehe und mir nochmal, oder dann einfach, oder der Flo kann dann einfach 2 Stunden vor dem Zeichenroboter sitzen. Ja, also mir hat es wirklich allein schon wegen dem Zeichenroboter gefallen. Es gab auch noch einen Haufen anderer kleiner Kunstwerke, die auch sehr sehenswert waren, auf die wir jetzt nicht eingehen konnten. Deshalb würde ich vorschlagen, schaut es euch doch selber an, nimmt am besten ein Kind eurer Wahl mit. Wie lange läuft die noch? Sorry. Bis zum 10. Januar. Genau, bis zum 10. Januar geht die Ausstellung noch. Das war das doch etwas längere Zwischenspiel. So, und jetzt darf Anki wieder mitspielen. So, wir waren zu guter Letzt, waren wir noch heute in Sebastião Salgado, die Ausstellung Genesis. In der Kulturstiftung der Versicherungskammer. Also ein Kunstfoyer heißt das. Genau, auch Kunstfoyer. Der Bayerischen Versicherungskammer. So sieht's aus. Sebastião Salgado ist ein brasilianischer Fotograf, wie man den Namen schon unschwer... Oh gut, es könnte ein Portugiese sein. Oder aus Angola. Ja, lassen wir das. Ist jetzt gut. Deswegen dauern unsere Sendungen immer so lange. Brasilianischer Fotograf. Er war ursprüngliches Magnum-Mitglied, also die bekannte Bildagentur. Ich kenne sein Werk viel von aus Krisengebieten, die er fotografiert hat. Er hat sich stark in Afrika engagiert, hat dort auch viele Hungersnöte dokumentiert, also wirklich auch harter Tobak. Aber er beschäftigt sich stark mit Menschen. Was wir uns jetzt angeschaut haben, das sind stark, da spielen Menschen sicher auch eine große Rolle, aber es sind stark an der Natur orientierte Blickwinkel. Und zwar hat Sebastião Salgado ist losgezogen und hat, glaube ich, jetzt 7 oder 8 Jahre lang die Welt sozusagen fotografiert und im Sinne der ursprünglichen Schöpfung und wollte, glaube ich, darstellen, was wir haben und was wir auch zu verlieren haben an Natur. Er hat selber das zum Anlass genommen, seine Familie hatte eine Farm, eine Ranch mit einem Stück Urwald, das irgendwie in den letzten irgendwie 50 Jahren ausgedörrt ist und hat er wieder aufgeforstet mit irgendwie 2,5 Millionen Bäumen oder so. Also das ist sein Anteil, den er daran trägt, dass die Natur wieder hergestellt wird. Aber ihm geht es jetzt halt in der Ausstellung darum, die Natur zu präsentieren. Und ich denke, ich nehme jetzt nicht zu viel vorweg. Das macht er wirklich mit atemberaubenden Schwarz-Weiß-Bildern. Och ja. Kann man lassen, ja, oder? Ja, doch, kann man so stehen lassen. Was habt ihr denn dazu zu sagen? Ja, atemberaubend trifft es, glaube ich, ganz gut. Also ich muss gestehen, ich war so ein bisschen so, ja, Naturfotos angucken, nee. Weil eigentlich sehe ich lieber Menschenbilder. Also ich gucke mir bei Gemälden auch lieber Porträts an. Aber ich muss gestehen, in der Ausstellung, würde ich sagen, sind 2/3 Natur, 1/3 Menschen, wenn es hochkommt. Und ich habe mich vor den Menschen wirklich irgendwann erschreckt. Also irgendwann hatte ich wirklich das Gefühl, ich will euch überhaupt nicht sehen. Ihr geht mir total auf den Sack. Ihr seid so klein, banal und doof. Und die Natur ist so mächtig und jetzt dieses Klischeewort majestätisch, also waren einfach, das klingt jetzt so nach dieser WWF-Postkarten-Idylle, wie gesagt, es ist alles schwarz-weiß, es hat schon nicht mehr diesen Instagram-Filter-Touch, sondern es ist wirklich dokumentarisch und trotzdem bin ich sehr, sehr ehrfürchtig geworden. Also ich hatte irgendwann so eine gewisse Zen-Haltung nach so 3 Räumen, weil ich wirklich dachte, boah, ist das alles schön. Also man muss vielleicht vorausschickend... ich bin gerade im Zen. Okay, ja, gut, dann lassen wir dich da mal kurz abhängen. Okay. Muss vielleicht vorausschickend zum Aufbau sagen, also die Ausstellung ist in verschiedene Bereiche untergliedert. Also man fängt möglicherweise, wenn man reinkommt, mit dem Im Süden an. Dann gibt es noch Zufluchtsorte, Afrika und Afrika, dann gibt es nördliche Welten und zu guter Letzt... Pinguine! Genau. Und zu guter Letzt... Pinguine! Zu guter Letzt Amazonien und Pantanal. Ja. Scheißegal, Pinguine. Also, was ich... Also was ich auch noch dazu sagen... Ich war noch nicht fertig mit meinem Zen. Ja, nee, angenehm, nur ein bisschen Zen. Okay, aber ich habe mich ja noch gar nicht geäußert. Ja, aber ich war noch nicht fertig. Flo grätscht ja immer rein. What? Nee, ich habe dir doch das Zen-Time zugewiesen. Ja. Gut, okay. Nein, aber was ich sagen wollte, also ich fand, wie gesagt, die Naturbilder einfach so überwältigend, dass ich fand es einerseits so niedlich, dass die Menschen versuchen, sich so ein kleines Eckchen von diesem riesigen Planeten da zurechtzuschnitzen. Und gleichzeitig kamen sie mir wirklich einfach so albern vor und so unwichtig und klein und doof. Die sahen irgendwie einfach beknackt aus neben jedem verdammten Albatros, Pinguin, Robbe, weiß der Geier was. Und ich bin wirklich, ich hasse Tierfotografie, ist mir völlig egal. Aber hier hat es irgendwie funktioniert. Hier dachte ich die ganze Zeit, ach Menschen, lachen. Also ich melde hier schon mal einen Widerspruch an, an der Stelle, was die Menschen angeht, aber wird nochmal Felix... Ich wollte ja in die Kerbe auch schlagen und zwar, also ich habe, also für mich persönlich, also beim Betrachten der Bilder, fand ich, für mich persönlich, ich fand halt auch die Bilder ohne Menschen am spannenden. Man sollte jetzt dazu sagen, es sind jetzt nicht irgendwelche beliebigen Menschen, die er sich aussucht, sondern eben, er sucht wirklich auch, also Urvölker in dem Sinne, indigene Völker und die auch noch im Einklang mit der Natur leben. Ja. Also das sollte man dazu sagen, also er bewegt sich fernab unserer also Zivilisation, um eben auch also den ursprünglichen Menschen, der in Einklang mit der Natur noch gelebt hat, zu dokumentieren. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Porträtfotos waren also auch stark. Aber ich finde, er hatte eben gerade in seiner also Naturbetrachtung und auch in den Tierfotos, also einfach, die waren, also hat er viel mehr besondere Momente eingefangen. Ja. Und also was mir halt aufgefallen ist, also ich empfinde gerade seine Naturbilder und auch teilweise den Aufbau von den Tierbildern als eine Art Suchen von Struktur oder Regelmäßigkeit in der Landschaft, in den Bildern. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, er sucht auch nach Motiven, die Kräfte, die diese Welt erschaffen haben, also diese mächtigen Kräfte, diese mächtigen Naturkräfte, wo das deutlich wird, wie die gewirkt haben. Ja, das ist ein schöner, ich glaube, da ist schon viel und dran. Also aber eben auch mit den Tierbildern. Es gibt ein Tierbild mit Pinguinen, wo er, das auf so einem Gletscher oder Eisfeld ist, das also total symmetrisch ist. Das läuft so quasi, also so oval, so elliptisch auf ein Zentrum zu. Die Pinguine sind unten in diesem unteren Eisfeld und dann von oben gibt es nochmal irgendwie so ein Steinmotiv, was so von so runterläuft. Also all auf dieses Zentrum runter und vor diesem Zentrum stehen dann die Pinguine. Also eigentlich ein Tierbild, aber eine unglaublich starke Symmetrie und dann die Landschaft und so. Und ich habe mich immer wieder dabei erkannt, boah, ist das geil oder boah, wie regelmäßig oder wie... Und das kommt eben auch im Schwarz-Weißen viel deutlicher raus als in der Farbfotografie, weil du, glaube ich, schon von dieser Struktur... Nein, weil die Struktur mehr rauskommt. Durch diesen Kontrast mit Grautönen. Das mit der Struktur sehe ich auch so, aber ich habe keine Symmetrie gesehen. Aber Struktur auch, das habe ich mir auch notiert. Also da gerade dieses eine Bild aus den Wüsten, es gab dieses eine Wüstenbild aus der Namibia-Wüste, es gab ein Bild, was ich am tollsten fand, das war der Bighorn Creek in Kanada. Ich muss, glaube ich, auch ganz dringend mal nach Kanada. Meine Güte, waren die Bilder geil. Wo du wirklich nur Schnee und Stein siehst. Du siehst einfach eine Bergkuppe, die eben nur aus Stein besteht, dann ist nicht Schnee, dann kommt wieder Stein und so weiter. Das waren nur schwarz-weiße Linien. Genau, das war ja keine Symmetrie, aber das war ein Muster natürlich. Das habe ich halt auch gesehen, dass er ständig irgendwelche Muster. Also das Pinguin, und das war aber, Entschuldigung, aber gerade das, was Anke meint, das Bild, das fand ich auch ganz großartig. Ja. Und da war wirklich der Übergang zwischen. Ist es ein Bild? Hat er da manipuliert? Yeah. Ist es ein Gurski? Ja. ist es gemalt weiter unten irgendwie? Das könnte auch so wie so. Ich fand auch bei dem Bild habe ich auch davor gestanden, so ist das, was hat er da dann rummontiert oder nicht? Was ist da jetzt echt? Ist das womöglich? Also ist es ein Analogbild? Glaube ich nicht. Es war von 2005. Gar nicht wahr. Die Büste war 2005. Kanada war 2011. Also ist garantiert digital natürlich, aber eben wie viel ist da manipuliert dran? Wobei bei den meisten Bildern hatte ich nicht das Gefühl, dass er viel manipuliert. Ich bin mir relativ sicher, dass der nicht manipuliert ist. Also ich habe ein Albatros-Bild aus dem Süden aus der Reihe, wo ein Albatros im Flug ganz nah ist und der wirkte für mich irgendwie wie eingefügt. Aber es kann einfach auch nur der Fokus sein. Ich glaube es nämlich auch nicht. Ja, ich glaube es nicht. Aber irgendwie die Umrandung, aber das ist eben, glaube ich, auch schwarz-weiß. Also diese Kontraste sind... Wahrscheinlich, wenn es farbig gewesen wäre, wäre ich nie auf die Idee gekommen. Also dasselbe Motiv in Farbfotografie. Mhm. Was ich halt tatsächlich fand, gerade mit dem Schwarz-Weißen, war toll, wie teilweise Lichteffekte eingesetzt, so wie Lichtstrahlen durch die Wolken fallen. Ja. Und das geht, also das gibt in dieser Schwarz-Weiß. Ja, gerade. Genau, also das Bild mit dem Elefanten. Mit dem Elefanten im Gegenlicht. Ja, also das ist wahnsinnig toll und es hätte mir ziemlicher Sicherheit in der Farbfotografie nicht so. Also für mich nicht so klasse gewirkt. Es hätte die Geometrie oder der Aufbau des Bildes wäre halt durch die vielen verschiedenen Farben, glaube ich, ein bisschen in den Hintergrund geraten. Nicht so ähnlich. Es gab irgendwie ein Bild, auch wieder Kanada, das war der See auf dem Wolverine-Plateau. Da war unten ein Waldgebiet, so eine lange Ellipse, dann war da drinnen ein ähnlich geformter elliptischer See, da drüber war dann ein Bergmassiv, das oben von Sonne beschienen wurde, also wie hier in München, wenn man die Alpenkämme sieht, und oben war dann noch so eine Wolkenformation. Das sah so unwirklich aus. Also vor dem Bild habe ich, glaube ich, am längsten gestanden, weil ich einfach nicht fassen konnte, wie großartig unser Planet aussieht. Das ist jetzt wieder so ein Allgemeinplatz, aber... Es hört sich echt banal an, aber er hat wirklich die Macht der Natur, hat es schon sehr gut eingefangen. Und dann möchte ich jetzt nochmal zurückkommen zu dem Punkt mit den Menschen. Mhm. Ich hätte dir zugestimmt, wenn er jetzt irgendwie, was weiß ich... Londoner Innenstadt. Genau, zum Beispiel. Mhm. Oder, was weiß ich, der New Yorker im Anzug oder uns oder keine Ahnung, ja. Da hätte ich absolut zugestimmt, weil wir natürlich... neben den Naturbildern total banal wirken. Aber er hat Menschen fotografiert, die, soweit es denen möglich ist, versuchen im Einklang mit der Natur zu leben und hat die zum Teil haben, also selten haben sie mal posiert für ihn und zum Teil haben sie halt, hat er sie bei so täglichen Tätigkeiten irgendwie fotografiert und ich fand das total faszinierend, weil die eine unglaubliche Würde ausstrahlen für mich irgendwie. Also das ist nicht irgendwie das indigene Volk, wo der da jetzt irgendwie da gestört hat in ihrem Dasein irgendwie und halt mal die schnell abgeschossen, sondern die haben eine ganz tiefe Würde und Ruhe irgendwie, auch wenn es denn vielleicht, ich kann es nicht beurteilen, ob es denen gut geht, den einen wird es wahrscheinlich besser oder schlechter, ich weiß es nicht, aber die haben eine Würde für mich ausgestrahlt, die ich unheimlich faszinierend fand. Ich weiß nicht, also die gerade eben diese gestellten Bilder, da fand ich es teilweise ein bisschen unangenehm, diese Posen, wobei ich jetzt einfach auch, ich musste wirklich an irgendwelche schlechten Modestrecken aus der Vogue denken, wo ich echt dachte, so stellen sich auch Models hin, wenn sie irgendwas präsentieren, weil... Also da muss man vielleicht dazu sagen, also da war ich so ein bisschen strange berührt. Da gibt's Hintergrundinfos zu den Bildern. Ah. Also würde ich eher generell empfehlen, ist schwierig. Da gibt's einen Dokumentarfilm von Wim Wenders, wo auch Co-Regisseur war der Sohn von Salgado aus dem Jahr 2014. Der heißt Das Salz der Erde. Da kann man, also da geht hauptsächlich um sein da geht um sein komplettes Werk und vielleicht so die letzten 15 Minuten oder so gehen um halt das Genesis-Projekt, das wir uns jetzt angeschaut haben. Und da sieht man eben auch zum Teil, wie er dann die Bilder gemacht hat. Also dass er dann gerade die gestellten Bilder sozusagen, dass die das halt dann zum Teil wollten, beziehungsweise dass er fasziniert war, wie was für ein Bewusstsein die, obwohl die eigentlich keinen Begriff hatten, was also von Kameras oder so, aber schon praktisch sofort begriffen hatten, dass er die jetzt da irgendwie verewigt oder darstellt und wollten dann sich entsprechend präsentieren irgendwie wohl. Also die hatten wohl ein besonderes Bewusstsein dafür, was passiert und das war dann halt die Folge wohl. Also ich weiß nicht, wie gesagt, manche Bilder erschienen mir einfach wie, ich drück mal eben drauf und hab dann halt eine halbnackte Frau im Gegenlicht, wo ich immer denke, Alter! Also da, gut, okay, so kann man es natürlich sehen, ja klar. Daran, aber es ist ja dem Sinn auch kein Nacktbild, weil die halt einfach so leben und rumlaufen. Natürlich, klar, aber das sind natürlich Bilder, die ich sofort im Kopf habe. Das musste ich mir auch die ganze Zeit selber sagen. Ich habe einfach zu viele schlechte Modestrecken gesehen. Und deswegen, vielleicht habe ich auch deswegen Probleme mit diesen Menschenfotos gehabt, weil die auf einmal wieder, vielleicht haben die Wirklichkeit plötzlich so rangeholt, also die Werbung und das Billige, was man aus Bildern machen kann, während die Naturbilder einfach nicht so waren. Die sahen auch nicht nach Fototapete oder so aus. Nee, also ich habe, also ich fand, also die Menschenbilder auch, also nicht schlecht, im Gegenteil, ich fand sie gut, aber ich fand sie halt für mich persönlich, also einfach von den, sagen wir mal, drei, also Subgenres dieses Genesis-Projekts, für mich persönlich einfach nicht am uninteressantesten. Also ich fand halt die Tierbilder, also die Momente, also auch zum Beispiel, wo er einfach von einem Wal nur die Schwanzflosse quasi übers breite große Bild abbildet. Also er hat einfach tolle Momente, also auch wo die Tiere irgendwie mit mir, also mehr wirken als nur einfach ein simples Tierbild. Mhm. Und also auch zum Beispiel von der Meerechse auf den Galapagos-Inseln. Hast du schon erkennt, also wo du den Schwanz siehst, ja, in so einer Pfütze, und also auch ein ganz tolles Bild, also auch mit den verschiedenen Formen, also wenige so klare geometrische Formen, und das lenkt halt auch nicht ab, und du siehst dann irgendwie schon beim, dass es ein Echsenschwanz ist, aber der fügt sich irgendwie in diese geometrischen Pfützen irgendwie so mit ein. Mhm. Also irgendwie schafft das eben nicht nur einfach Natur abzubilden, wie du sagst, sondern sie größer oder durch Details oder teilweise eben durch Weitansichten oder durch bestimmte Details oder konzentrierte bestimmte Details noch mächtiger und noch interessanter wirken zu lassen. Ja, weiß ich gar nicht. Also klingt jetzt für mich so, als müsste er die Natur irgendwie aufjatzen, damit ich mir das Foto angucken will. Das finde ich, glaube ich, nicht. Ich glaube, er hat wirklich einfach die richtigen Momente erwischt. Also ich hatte bei keinem Bild das Gefühl, ich warte jetzt, bis hier 8 Millionen Pinguine vor mir stehen. Also die Bilder fand ich am interessantesten oder am tollsten, weil irrwitzig viele Viecher auf einem Haufen waren. Also seien es jetzt Pinguine oder ich habe Rentiere, war nochmal so ein riesiges Bild, wo das war auch ein tolles Bild, wo du einfach nur eine weiße Schneefläche siehst und so eine schwarze Linie aus Rentieren, und die hießen nicht Eskimos, sondern die hießen... Nenzen, ja. Genau. Ich hatte es mir... Genau, Nenzen. Ein russischer Stamm, glaube ich, war das. Ja. Die also mit ihren Rentieren in die Arktis ziehen, und es halt, wie gesagt, weißes Bild, schwarze Linie, und erst wenn du ganz genau hinguckst, siehst du halt, dass es, keine Ahnung, 8000 Rentiere sind. Die mochte ich wahnsinnig gerne, obwohl ich die ganze Zeit an die Wimmelbilder von Midgut denken musste. Aber deswegen, ich glaube nicht, dass er die Natur irgendwie bewusst größer machen wollte. Nein, ich meine nicht bewusst, aber durch dieses Auswählen, also vielleicht gehen wir auch mal dann zu einem vergangenen Post, also das gezielte Auswählen oder gezielte bestimmte Details, gehen wir mal zu dem zurück, was Regina Schmeken aus Fußballspielern damals gemacht hat. Ja. Also durch bestimmte Momente oder... Das ist ja die Kunst von jedem Fotografen. Genau, aber das ist hier auch wieder sehr deutlich geworden. Ja, einfach eben, vielleicht hat er auch das Bild gehabt, wo er dann kurz danach das Bild mit der ganzen Echse in den Pfützen gemacht hat und dann aber gesehen hat, es ist eigentlich viel spannender, dieses Detailbild, ja. Also das meine ich. Also nein, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass er irgendwie jetzt hier innerlich dran steht. Ja, genau. Und come jetzt on, das. Busch. Ja, und jetzt Wolke schmiegt sich da drüber, weil ich will den Effekt haben. Sondern er hat einfach den Moment gesehen und dann. Nein, klar. Also ich meine, das finde ich aber auch gerade, was Anke schon sagte. Natürlich hat er eine. Also das mit den Pinguinen. Man muss halt schon rausgehen und sich. Die Bilder finden einen dann irgendwie auch schon selber, glaube ich. Also irgendwie, das ist ja wie wenn man, also das ist ein banales Beispiel, aber wenn man jetzt selbst mit einer Kamera vor die Haustür geht und sich mal Dinge anschaut und Dinge versucht anders zu sehen, dann kann man Dinge auch anders sehen. Und aber um natürlich so atemberaubende Bilder einfangen zu können, muss man halt rausgehen an unglaubliche Orte wie irgendwie den hinterletzten Winkel oder wo Eisberge so groß wie Kathedralen sind oder wie Burgen dann zum Teil aussehen. Also von daher. Das meine ich, aber deswegen hat es mich eigentlich so überrascht, weil eigentlich glaubt man ja, man kennt den Planeten, man hat jetzt einfach schon so viele Bilder gesehen. Wir wachsen ja alle mit irrsinnig vielen Bildern auf. Und mich hat es trotzdem überrascht, unseren Planeten nochmal so zu sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich war wirklich, also jetzt nicht völlig dahin geflasht, aber mir hat die schon sehr, sehr gut gefallen. Es war natürlich auch die Ausgangsposition. Er macht jetzt praktisch Bilder, also Naturbilder in Schwarz-Weiß von der großen, weiten Welt, wo alles bunt ist, mutmaßlich, genau, ja, reduziert er auf schwarz-weiß. Und das und sehr, soll, vielleicht sollten wir erwähnen, sehr großformatig. Zum Teil sehr großformatig, ja. Und das soll dann auch funktionieren. Und ja, es funktioniert. Also, und sogar unglaublich gut. Dann mach doch gleich mal ein Fazit. Genau, würde ich vorschlagen. Ja, Felix? Also ich sag gleich einfach mal, ich hatte jetzt keine besonders hohe Erwartungshaltung an die Ausstellung, weil mir das Werk des Fotografen nicht bekannt war, wie mit dem Flo. Und dann dieses Genesis, die Erde dokumentieren und so weiter, war auch so ein bisschen so, okay, puh, ja, so, ja, Landschaft und Tiere und was weiß ich was. Und ich bin dann reingekommen, dachte mir, okay, da hängt schon ziemlich viel. Aber dann schon beim dritten oder vierten Bild, wo ich geguckt habe, war ja, boah, das war ein geiler Moment. Also ich habe mir zuerst an der ständig an der einen Wand, wo da in der Mitte das Bild von einer kleinen Schar von Pinguinen, die sie alle in Reihe aufgestellt waren, die nacheinander quasi ins Wasser getaucht sind. Und der vorderste ist gerade in dem Sprung von dieser Eis ins Wasser rein, dachte ich mir, boah, geil. Ja, da tauchen, der eintauchende Pinguin, das fand ich halt echt irgendwie super. Und also, und es ging halt einfach so weiter. Wie gesagt, nach einer Weile dachte ich mir, also okay, die Menschenbilder, also die, ich finde die Konsistenz mit seinem konsistent mit seinem Ansatz, sie passen gut rein, mit dem Ansatz eben die, den unberührten oder den nicht zivilisatorisch intervenierten Planeten zu zeigen. Aber ich fand irgendwie sehr, für mich persönlich die Natur und die Tierbilder am stärksten, und ich fand's dann eine überraschend tolle Ausstellung, wo ich, glaube ich, auch gern nochmal ein zweites Mal reingehe, einfach mal durchstreiche und mir nochmal ein paar Bilder angucke. Also ich kann die echt empfehlen, und die läuft doch bis zum 24. Januar, wenn ich das richtig gesehen habe, ja, oder? Und sie ist ja netterweise kostenlos, alles im Kunstfoyer kostet ja nichts. Und täglich offen. Und täglich offen, ah, okay. Ja, mir geht's wie Felix, also ich habe nicht viel von ihr erwartet und war dann sehr, sehr positiv überrascht auf die Menschen. Wie gesagt, hätte ich größtenteils verzichten können, bis auf das Bild eines jungen Mannes, der auf einem Holzstuhl sitzt und aussieht wie ein mittelalterlicher Herrscher. Also ein schwarzer Mann in einer Hütte mit Hornmotiven an der Wand, und das sah für mich so majestätisch und großartig aus. Das Bild fand ich toll. Das war so ziemlich das einzige Menschenbild, was mich richtig umgehauen hat. Alle anderen waren mir wurscht. Aber wie gesagt, allein für die Berge in Kanada würde ich auch nochmal reingehen. Daumen hoch. Ja, und zu guter Letzt, also von mir auch eine klare Empfehlung. Ich fand's auch wieder viele Bilder, weil es sind wirklich sehr, sehr viele Bilder. Stimmt, ja. Also für meinen Geschmack auch ein bisschen zu viel, aber dafür kann man ja auch wieder öfter rein eigentlich. Oder sich das, es kostet ja auch nichts. Ja. Oder an den Seerobben einfach vorbeigehen. Für alle anderen, die das sich nicht anschauen können, aber dennoch Bilder von Sebastião Salgado anschauen wollen oder einfach wie er Bilder macht, sei der Dokumentarfilm Das Salz der Erde von Wim Wenders ans Herz gelegt, wobei ich dazu sagen muss, es ist kein guter Laune-Film. Also nee. Es ist wirklich harter Tobak. Wirklich, man kann wirklich schlimmes Elend über weite Strecken sich da anschauen, dass er das Salgado dokumentiert hat. Ja, aber klar, es gibt auch hier noch ein paar Kritikpunkte an der Ausstellung. Ich fand die Kategorisierung zum Beispiel mit den Zufluchtsorten fand ich zum Teil ein bisschen willkürlich. Aber gut, es sind dann Kleinigkeiten. Ansonsten beeindruckendes Werk. Schaut sich an. Dann bleibt noch zu guter Letzt die Weinproblematik aufzulösen. Wir hatten drei Weine. Spätburgunder aus Deutschland. Hat jeder noch was im Glas? Ja, ne? Und wird einfach mal. Gut. Okay. Vielleicht probieren wir einfach nochmal von links nach rechts durch, sozusagen. Okay, fangen wir wieder mit der bissigen Erdbeere an. Die riecht jetzt gar nicht mehr. Ich finde es auch ganz lustig, dass wir das irgendwie von der Abfolge haben wir es eigentlich ziemlich passend gestellt, ohne dass wir es wussten. Ja. Wieso? Weil ich finde, wenn es Nummer 3 auf 1 gewesen wäre, wären wir total tot gewesen. Ach so, stimmt. Nach der ersten Probe eigentlich. Ja. Also die Erdbeere im Glas wird sehr, sehr unzickig und sehr, sehr erdbeerig. Ja, aber ein bisschen was bleibt noch. Also, ja, also unzickig würde ich jetzt nicht sagen. Also der Biss ist schon noch da. Ja, aber er ist nicht mehr so sperrig. Ja. Er ist jetzt mehr so, du musst dich mehr arbeiten, Bitch. Also Also zwei ist halt der rundeste Wein, finde ich. Oh, der kriegt jetzt aber auch ein bisschen Sprit im Abgang. Hm. Gummibärchen mit Alkohol. Lecker. Das schmeckt echt wie Wackelpudding mit Wodka. Okay, und drei. Ja gut, barrique ich halt. Ja, also... Ey, ich mag's. Muss drei, ich drei verliert jetzt gerade wieder ein bisschen was, finde ich. Aber ich gieße mir vielleicht noch mal kurz nach. Ja genau, gieße noch mal nach. Ich schenke mal Erdbeeren nach. Hat denn schon irgendwer eine Reihenfolge? Also ich tue mir mit Platz 1 und Platz 2 tue ich mir eigentlich schwer. Also, aber... Okay, ich fange jetzt mal einfach an. Ja, mach du mal. Den Wein, den ich jetzt, also tatsächlich, also aber auch nur, also ein bisschen widerwillig auf Platz 3 setze, ist der mittlere, also der zweite Wein. Ja, geht mir auch der so. Ist rund und schön und wunderbar zu trinken. Ja. Die anderen beiden sind spannender. So, jetzt ist die Frage, geht man mehr auf den Holzfassausbau oder den zickigen Erdbeerwein? Ich glaube... Oh mein Gott, say it! Für meinen generellen eigenen Geschmack ist irgendwie der Barrique-Ausbau, glaube ich, ein bisschen näher dran. Also knapp 3 vor 1 vor 2 und wirklich alles knapp. Sehe ich ehrlich gesagt ganz genauso. Wäre auch meine Reihenfolge. Also ich mag das Barrique, wenn es nicht so völlig zugekleistert ist, also wenn es nicht so vanillig ist oder so. Ich finde, der hier hat noch eine gute... Der ist hübsch ausbalanciert. Aber wie gesagt, auch die zwei, wenn die jetzt auf dem dritten Platz landet, das hat sie eigentlich nicht verdient, weil eigentlich, also ich würde die alle drei mit Freuden wieder trinken wollen. Also ich, so nach, in meinem Geschmack fällt eigentlich die eins klar ab. Also der, what? Doch, also der ist irgendwie mir zu... Du magst die Erdbeere nicht. Chin chin. Nee, die Erdbeere ist schon gut, aber... Ich fand ja früher immer die also Erdbeere am tollsten. Er bleibt lange im Mund, aber er weiß nicht so richtig, was er eigentlich will. Und mir ist er auch zu sprittig irgendwie. Also, ich glaube, will dich einfach nur ärgern. Ja, das kann schon sein. Also bei mir ist die 1 auf 3. Mhm. Und da wird es eigentlich nur noch schwierig zwischen 2 und 3. Da ist dann halt die Frage, was man eigentlich haben will. Will man jetzt mehr so das Barrique-Monster? Und ich finde, Holz gibt es eigentlich überall. Mhm. Ja. Also mit Barrique kann man auch viel kaputt hauen. Ich mag Nummer 3 wirklich. Aber kommt bei mir auf 2 und die Nummer, ja, die Nummer 2 bei mir auf 1. Also, das ist für mich der rundeste Wein von den drei. Auf jeden Fall, doch, das ist er. Ja. Deswegen, also Felix hat ganz recht. Also, man mag eigentlich gar nicht einen besser als den anderen, weil ich finde, die haben alle was sehr Eigenes, sind alle toll in ihrer Art und eigentlich haben sie es gar nicht verdient, auf ein Treppchen gestellt zu werden. Also, für mich ist alles recht nah beieinander. Ja, also, für mich persönlich. Aber 3 hat gewonnen. Ja. So, 3. Es ist 3. Also, ist Ankes Wein? Ja, ich weiß nicht mehr. Ich habe ihn ja geschlossen. Ja, es ist meiner. Das ist ein, da steht sogar Barrique vorne drauf, glaube ich. Ja, weil ich hatte extra nach Barrique geguckt. Das ist von Fritz Wassmann. Spätburgunder Barrique von 2008 aus Baden. Hat 13,5%. Qualitätswein, trocken, bla bla bla. Ja. Und genau, beim Karstadt in der Feinkostabteilung gekauft für 12,70 Euro. Lecker. Wie ist es mit der Punktewertung? Welcher ist jetzt auf Platz 2? Die 1. Wir waren es. Ja. Ach, war das deine? Ja. Und zwar, das ist vom Weingut Niklas aus der Pfalz. Ach nein. Das ist ein Weingut, wo über ehemalige Nachbarn von meinen Eltern, meine Eltern seit über 20 Jahren Weine bestellen, meistens Weißweine oder Sekt. Und da haben wir uns irgendwann mal einen Rotwein jetzt mitbestellt und das in eben Spätburgunder aus der Südpfalz. Das ist jetzt der Weingut Miklis, Frankweiler Kalkgrube ist die Appellation, Spätburgunder Rotwein trocken, aus dem Jahr 2012. Achso, meiner war ein 2008. Ja. Entschuldigung. Hat 13%, und ist, ich habe jetzt die Preisliste vorhin extra nochmal nachgeschaut, die Flasche kostet direkt vom Winzer 5,10 Euro. Wow. Und Wobei jetzt natürlich den 2013er hat. Also den Wein haben wir, glaube ich, letztes Jahr oder vor irgendwann bestellt. Das, also jetzt, wenn man bestellen würde, wird man 2013er bekommen. Aber ich nehme an, der ist ähnlich. Ja. Okay, dann die zwei. Floßwein. Ja, das war meiner. Der Runde, der Kugelwein. Das ist einer aus meiner Heimat. Und zwar ein, also dann folglich aus Württemberg, ein Daudel. Mhm. Natürlich Spätburgunder 2013, Schilfsandstein. Ja, kenne ich persönlich den Winzer, war ich noch am Wochenende auf dem Weingut. Sehr sympathischer junger Typ, also hat das von seinem Vater übernommen, das Weingut. Ja, gefällt mir, also kann man eigentlich alles von dem trinken. Das ist, also gibt es auch noch in höherpreisig den Spätburgunder, aber auch noch in günstiger. Der liegt jetzt bei 12,90. Cool. Nee, ist echt schön. Also wie gesagt, ich finde alle wirklich, wir haben echt drei wirklich, wirklich schöne Weine. Aber interessant auch, wir haben also wirklich offensichtlich auch drei verschiedene Regionen. Also einmal Baden, ja, einmal aus Württemberg, genau, und einmal aus der Pfalz. Also ja, irgendwie haben wir uns schon auch gut verteilt. Okay, ja, ich gebe zu, ich habe nach Etikett gekauft, weil ich kannte den Winzer nicht und ich habe nach Etikett gekauft. Und als ich Barrique gesehen habe, dachte ich, ja, meins. Ich mag's, ja. Gut. Gut, dann würde ich sagen... Dann möchte ich jetzt Käse haben. Ja, dann hat es uns... Hoffe ich, dass wir euch inspiriert haben, euch was anzuschauen. Und ein bisschen was zu trinken. Genau. Das wäre doch was. Alles klar. Dann bis hoffentlich zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.